Dann spielt man das einfach 10-mal ein und dann kopiert man das 20-mal und ändert den Pitch und das Panning und schon hast du praktisch eine Symphonie, so, weißt Ach so, geht das. Nee, wir haben du? das Ja. bei den Fuder-Sachen machen wir das eigentlich immer. Da haben wir eigentlich immer Streicher, die das auch wirklich einspielen und dann overdubben Layern wir die die. wahrscheinlich ohne Ende. Ja, wir layern Ja, die. Overdub und so, ja. Die Wir billigen haben. Tricks mit dem Ja, größten Sound. billig. Wirklich. Das Aber machen alle so, also was von soll's? daher. Das macht sogar Mobi so. Mobi. Ja. Ich weiß. Nee, der Genau Sample. eine Frage. Bin ich eigentlich der Einzige, den das stört? Mobis tolles Piano in seinen in allen seinen Songs hat er so ein Piano, was so billig klingt, wie so der billigste Pianoforte, den es überhaupt gibt. So. Und ich glaube, es ist sogar ein echtes. Also ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall ein echtes Piano in seinem Studio. Aber Ja, weiß warum? man nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht mietet er sich das Studio nur Ich so. glaube, das war einfach in den 90s war das geil und er ist drauf hängen geblieben, so ein Er bisschen. benutzt es ja immer noch. Ansonsten habe ich immer noch die Theorie, der hat einfach nur so einen kleinen Laptop. So, und da bastelt er seine Scheiße so in Fruity Loops zusammen. Und das ist Und alles dann nur manchmal mietet Fassade er dann. sich, nee, manchmal, und so, wenn er so Videos macht, wie er produziert oder sowas, dann geht er einfach zu Aphex Twin nach Hause oder sowas und zeichnet. Keine Ahnung. Und streicht da so ein bisschen um, so. Ich weiß auch nicht. Dieses, Ja. wo man mit seinen Drum Machines angibt, das war auch nur einfach so ein Lager für Drum Machines. Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Boah, das ist aber auch so. Was ist das eigentlich? Also, ich meine, ich habe eh kein Geld für Drum Machines, aber was ist das eigentlich für ein Arschloch? So, stell dir mal vor, du willst dir so Drum Machines kaufen, so, und denkst so, ah, oh, jetzt habe ich endlich eine gefunden, die nicht zu so teuer ist, die ich haben will. Und dann kommt so Mobi so, ja, ich habe Geld. Du kriegst gar nichts. Und kaufst dich dieselbe Drum Machine einfach 6-mal oder so. Ich find's Ja, eh das macht ein der bisschen wirklich. sinnlos, Drum Machines zu kaufen, also ich Ja, meine. Drum Machines ist irgendwie so für, auch so Dann. eine Mischung aus, ey, ich brauche jetzt ein gewisses Schlagzeug, scheiße, ich muss das Ding holen, anstatt dass Nein, ich mal es einfach ganz. Nee, öffne. mal for real. Also ich meine, kann man nicht einfach sich Sample-Libraries von den Dingern ziehen und es ist dasselbe fast? Ja, ich bin Schlagzeuger, ich spiele das Zeug eh live. Du bist Schlagzeuger. Ich Seit bin wann das denn? Schlagzeuger. Das wusste ich gar nicht. Man Seit lernt immer. 20 Jahren bald. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Ich wusste gar nicht, dass du so alt bist. Ich werde 24 dieses Jahr, also von 500. daher. Echt 24? Ja. Und wann gehst du in Rente? Kommt drauf an, müsste ich zuerst mal Erfolg haben. In Rente geht man ja, wenn man es sich leisten kann, oder? Naja. Ja, es kommt drauf an. Manche Ja, gehen zwangsweise in Rente. also ich habe einen Freund, der ist jetzt schon in Rente mit 18 Jahren. Na gut, Weil der Invalid. arbeitsunfähig Ja. ist. Aber Ja, ja. Invalidenrente kann ich auch, ja, aber das. Kannst du auch? Dann mach doch. Aber unfähig bin ich auch im Prinzip. Aber Ja, aber du bist berühmt. arbeitsunfähig. Naja. Naja. Ja, du hast dich halt natürlich jetzt an Future drangehangen, natürlich. So würde ich es machen, wenn ich auch gar kein Ja, Talent hätte. ich Einfach habe mich einfach würde ich mich einfach an hochgeschlafen. meine Freunde Ja. dranhängen, die das viel besser können. Ja. Ich So. bin dann mit Ja. meinen billigen Streichersounds angekommen und dann. Ja, Ja. wurden sie Und auf dachten die einmal so, ja. besser, ja. Und Das war es genau. wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich einfach kein Geld für die Spitfire-Plugins gehabt und wollten aber auch nicht auf Roadtracker gehen. Das war Wahrscheinlich das. war's, ja. Ja. Das auch schon gefragt. Mogimi, einfach nur. Warum bist du hier? Wir haben kein Geld mehr. Mogimi Mogimi hat hat Plugins. Spitfire Albion 5. Der hat die Contact Libraries. Ja, und der ist vor allem, der ist sich nicht so blöd, auf der Bühne auf den Laptop zu schauen, weil Felix würde ja am Du liebsten darfst dann ein paar Loops abspielen live. den Moog nehmen und auf dem Boden liegen, weil Jako das auch macht. Den Und dann penetrieren. ja, ich erinnere mich noch an Stuttgart letztes Jahr, da oder in Into the Maya, alle gehen voll ab, Jako liegt schon mit der Klampfe auf dem Boden und Felix so, ich würde jetzt auch gerne, aber das Scheißding ist hier oben. Ja, und ich Ja, nee, wenn ich so, mir. Ich habe viel zu viel Verantwortung, um mich jetzt auf den Boden legen zu können. Ja, Ist ja, ja, ja, ja. wirklich tragisch bei Into the Maya, dass wirklich, wenn da der Laptop fehlt, dann. Ist er da nicht? Also, War als da ich auf nicht dem sogar dieses Konzert war, zwei, da ist dieses, irgendwas. ja, das Also zwei. bei mir, als ich auf dem Konzert war in Köln, da ist der Arpeggiator total kaputt gegangen. Ich glaube, wegen der Hitze oder sowas. Ja, ey, Das passiert. klang super scheiße. Ich glaube, das war bei Low, wo dann irgendwie so diese einfach nur so. Und es war so, was ist. Ah, ja, ich erinnere mich, ja, das ist ein paar Mal passiert. Ja. Und ich glaube, Also das war. Das war der mein ist auch Highlight, eh. mein cooles Konzert, aber. Wenn was schief Ja. geht, ist immer nicht schlecht. Ja, und Man damit muss hat's. aufpassen, dass wir nicht zu viel über Future reden, weil das ist langweilig, der setzt sich schon den ganzen Tag mit Future auseinander und dann braucht er ein bisschen Spaß. Sind wir eigentlich schon, sind wir eigentlich schon in der Folge jetzt oder sind wir? Ja, also die Folge an, wann endet die Folge? Ja, folgen hier die. Ich kann das alles schneiden. Und, aber damit ja, ich sage jetzt einfach mal Hallo zur entweder dritten Testausgabe oder ersten Januarausgabe vom Testausgabe vom Musikpodcast. Meine Güte, Mann. Wir haben heute ja, es ist eine spezielle Ausgabe, weil alle erwarten jetzt die Jahrescharts, während jeder, der was auf sich, was, ja, jeder, der sich was auf aber sich hält. Aber ihr könnt doch einfach die Jahrescharts vor der Testausgabe. Das können wir auch, aber wir hätten auch die Jahrescharts wie jedes andere Magazin im Dezember machen können, aber da müssen ja King Gizzard und The Wizard Lizard ja gerade am 30.12. noch ein Album rauskloppen. Ja, die haben es wirklich geschafft, 5 Alben in einem Jahr zu veröffentlichen. Nehmt euch mal ein Beispiel, Leute. Ja. Ja, André, du kannst ja. Du gibst ja keine Mühe, wenn ihr das ein Album pro Jahr schafft. Ihr gebt euch ja keine Mühe, oder? Nee, das ist wirklich, wir kacken das einfach so hin und dann. Das ist so eine kleine Vorwarnung. Eigentlich haben wir dich nur eingeladen, um dich fertig zu machen. Hey, kein Problem, ich lasse dich gerne roasten. Ja, okay. Also, ja, ist gut. Mobbing ist eigentlich auch gar nicht mehr so im Trend, das muss man wieder zurückbringen. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt, liebe Zuhörer, wir haben heute den großartigen Felix Danzer hier. Das ist die. Wie hieß der Typ? Charco? Nee, der andere. Nee, der dritte. Das Anhängsel da. Ja, Andreas Mokheimer, genau. Wir haben Andreas Mokheimer dabei. Er ist Keyboarder, Ableton-Spast, Clipschubser, großes Verantwortungsträgertier und die eine Hälfte von Future, kann man fast schon sagen. Nein, ein Drittel. Nee, wieso die Hälfte? So, vom Umfang her. Achso, es war eine Beleidigung. Ah, jetzt verstehe ich. Der Gag ist ja, ich habe neulich das in einem journalistischen Zusammenhang mitbekommen, du darfst die Band in den Titel schreiben, wenn mindestens die Hälfte anwesend ist. Jetzt haben wir hier ein Problem. Future besteht aus 3 Leuten, aber von der Verantwortung her und so viel wie im letzten Until-Stream, damals gesagt wurde, ja, und André hat das gemacht und André hat das gemacht, kann ich hier problemlos eigentlich Feed Future in den Titel schreiben, weil wir das haben ja hier... Das ist totaler Bullshit. Also, ja. take a peek. Also Animal Collective hat sich auch Animal Collective genannt, damals bei Spirit, they've vanished, Spirit, they're gone, als damals nur Aviter und wie heißt der andere? Andreas Porter. Ich glaube, der ist aber auf jeden Fall Panda Bier im Original. Also so heißt der Künstlername so. Und da haben nur 2 von den, glaube ich, 4 oder 5 Mitgliedern, sonst ist ja noch Geologist und Deacon und ich glaube noch irgendein dritter Spaß dabei und das ist nicht die Hälfte und trotzdem wird das unter Animal Collective verkauft. Also von daher ist alles richtig, ja. Ja gut, dann schreibe ich einfach Featuring Future hin. Oder schreib doch Featuring André. Ja, das könnte ich auch machen. Oder ich schreibe... Ja, das wäre doch eigentlich... Oder wir verarschen die Leute und schreiben einfach Few Feature hin. Ey, können wir mal nicht die ganze Zeit jetzt über Andreas reden? Leute. Jetzt steht da Fat Chart, das ist auch nicht die beste Idee. Also ich fände, es wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn wir unsere Jahrescharts so ein bisschen spoilern. Oder, warte mal, viel geiler, Andreas, ich nenne dich jetzt einfach Andreas. Ja, kein Problem. Ist schließlich mein Nickname hier. Ja, Andreas. Okay, Andreas. Sag mal, was sind denn deine Lieblingsalben des Jahres? Fuck. Okay, fuck. Jetzt hast du mich wirklich erwischt. Ich dachte, ich könnte mich davor drücken. Ja, ich weiß, du hast gesagt, du hast dieses Jahr keine Musik gehört. Du hast dich in eine Kammer eingesperrt. Ja, aber du hast dich jetzt im Keller vergraben. Aber wirklich. Was kam denn so raus dieses Jahr? Ich habe auch immer nicht den Überblick, was rauskam. Es kam Arca raus. Arca, ja, das war geil. Ja, Mann, das war geil. Würde ich auf jeden Fall zu den Favoriten hinzuzählen. Mac DeMarco kam raus. Ja, das fand ich ganz schön langweilig. Geil. Echt? Ja. Ich finde das sehr geil. Okay, darfst du. Reputation von Taylor Swift, nein. warte. Was Revival von Eminem. Das war total war gut, richtig ja. Scheiße. Ja. Das war super. Toll. Aber das wahrscheinlich die 10 schlechtesten Alben oder 5, die kommen dann danach. Warte mal, das können wir vielleicht dieses Mal machen, die schlechtesten, oder? Ich weiß nicht, das machen wir nächstes Mal vielleicht nicht. The Ooze von King Krule, hast du das gehört? Nee. Ach Leute, mit euch kann man echt nicht reden, Mann. Aber Scheiße. Mount Kimby kam auch raus, das war auch geil. Warte, wer ist das nochmal? Ach, warte mal. Da ist auch King Krule als Feature drauf gewesen, auf jeden Fall. Mount Kimby. Ach, ich verpasse auch alles. Ach, wir kommen auf kein Ground zusammen. Das passt aber nicht. Mount Kimby, Arca, Mac DeMarco, das sind ja schon mal drei geile. Also dieses Jahr kam das Stalin-Album von Roten Armeekorps raus. Das ist auch nicht schlecht. Was? Nee, das stimmt halt wirklich. Nein, könnt ihr euch anhören. Das geht eine Stunde 23. Es fängt mit der Nationalhymne der USSR an. Ja, ich find's super. Ich hab's mir schon durchgehört. Oh. Ich kann's. Aber wie oft haben die schon veröffentlicht? Die, also ich meine. Ich weiß nicht, aber dass die re-releasen das. Das sah schon Lochi-Level aus, ja. Song Recycling. Ist es eigentlich, also ich habe es nur gerüchteweise gehört, aber es gibt ja Leute, die tatsächlich behaupten, dass bei dem Symphonic-Album, das ja damals angeblich auf der Ignition in Düsseldorf gemacht habe, noch sehr, sehr, sehr viel mit dem Rechner nachbearbeitet werden musste, damit es halbwegs klang. Warte mal, das Symphonic-Album von den Lochis, sag mal, waren nicht MIDI-Strings. Nee, man hat es schon gesehen in dem Video, aber es war wirklich auf jeden Was, Fall. Was, es waren echt keine MIDI-Strings? Nee, aber es war eins der am schlechtesten klingenden Orchester auf jeden Fall. Ja, ich muss Fall. Es nämlich auch sagen, weil als ich das gehört habe, so, da dachte ich, okay, die haben jetzt einfach nur die einzelnen Dinger durch MIDI-Strings ersetzt, genau. So klang das für mich. Und so ich hab's auch nicht anders gedacht. Aber nee, das wurde wirklich eingespielt. Ey, was haben die denn ja, gemacht? Aber ich glaube, der Mischer, der hat es einfach so ein bisschen zerstört alles. Also sie hätten es echt besser einfach am Rechner produzieren sollen. Man, ich finde es eigentlich total interessant so, also wenn jetzt Lochi so eine Experimental-Band wäre, so ein richtiges Orchester aufnehmen und es möglichst MIDI und falsch klingen zu lassen, das ist eigentlich auch so ein Approach. Das ist schon eine Herausforderung. Das haben auch nicht viele gemacht bisher. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wenn die Lochis mal ein gutes Post-Rock-Album aufnehmen würden, dann hätten sie echt Potenzial, weil stimmlich können sie was. Also das gute Post-Rock-Album des Jahres kam außerdem schon von Crow. Ich hab noch ein geiles Album. Ich hab noch ein geiles Album. Curtis Harding, Face Your Fears. Na, auch nicht gehört. Nee, aber ist gut, ich hab's mir hier aufgeschrieben. Nee, Crow war ja furchtbar. Also ich hab mir das nicht angehört, das war mir. Ich hab's mir auch nicht angehört, aber ich hab gehört, dass er da den 11-Minuten-Track drauf hatte, das war's. der 11-Minuten-Track besteht zu etwa 8 Minuten draus, wie er in einem Vocoder stöhnt. Also so wie Kanye West in vielen Songs. Nee, richtig. Das darf man nicht sagen, weil jeder mochte Dark Hood Twisted Fantasy, ne? Aber okay. Ja, welcher Song ist das? Es gibt wirklich doch einen Song auf dem Album. Oder warte mal, so wie. Warte, ich hab meinen Witz kaputt gemacht, so wie James Blake. Nur in schlecht wahrscheinlich. Drake? James Blake. Ach, James Blake. Ja. So ein Album für die Lochis, oder wie? So. Ja, ich weiß. Das wär doch mal was. Das wäre doch mal das beste Team-Up auch, denke ich mir, so, weißt du? Dass die Lochis und Featuring James Blake so. So dann einfach nur die harte Vocoder-Action und sowas und so ein bisschen experimentellere Production und dann so, oh, das wird super. Oh, das wäre so geil. Und dann ghostwritet er noch die Lyrics oder so, oh. Ja, Mann, das wär's doch so. So, mein Bruder liebt mich nicht, aber ich hab's verdient. An der Stelle, ich habe ja tatsächlich einen Seitentab noch, weil ich sage es nicht, ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber ich habe was im Kontext gesucht und bin dann auf das Live-Video von Ab geht's, von den Lochis gestoßen, wo es am Ende diesen lass uns rausgehen. Ja, ich weiß, wir wissen, worum es geht. Und Real Talk, underrated. Ja. Ja, da gibt's am Ende diesen Versuch, zusammen aufzuhören von der Band. Und du merkst einfach, wie alle drei völlig falsch den Takt schlagen. Das Playback schlägt falsch, der Drummer schlägt hinterher, der Keyboarder schlägt hinterm Drummer her und der Gitarrist ist irgendwo. Das klingt dann organischer. Aber ist ja bedenklich, das sind doch eigentlich studierte Musiker wahrscheinlich, die das machen müssen. Ja, aber guck mal, das ist genauso mit den studierten Musikern. Das ist genauso, wie wenn du professionelle Schauspieler hast, die bei einem scheiß Regisseur da mitspielen müssen, so bei einem Film. Und dann halt trotzdem eine richtig beschissene Performance abliefern. So. Ich denke, das ist dasselbe. Wahrscheinlich scheißen die da echt drauf einfach. Glaubst du, die können sich studierte Musiker leisten? Leisten können die sich auf jeden Fall. Also studierte Musiker, ich weiß das aus Erfahrung, sind nicht teuer. Ja, eben. Die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Die suchen auch immer Arbeit. Und jetzt ist ja Adpocalypse, jetzt kannst du dir gar nichts mehr leisten. Ach, die haben doch Kondomwerbung gemacht, oder? Ich weiß auch nicht. Die haben auf jeden Fall genug Werbung gemacht, um genug Geld zu bekommen. Ja, irgendwas mit Abspritzen hatten die auf jeden Fall. Ja, das war super. AIDS macht Werbung gegen AIDS, gute Idee. Nein, ich weiß nicht, es sah so... Ich fand dieses Plakat super, es sah so sehr nach Inzest aus, ich weiß es nicht. Das war mein Highlight des Jahres, das war mein Lieblingsalbum, dieses Plakat für den Lochis. Mein Lochis Highlight des Jahres, mein Lochis Moment des Jahres war, ich muss es kurz suchen, sorry. Den Lochis Moment, wo sind wir angekommen? Das ist die Kategorie, Lochis Moment des Jahres. Lochis Moment des Jahres, genau. Ja, dann findet mal euren Lochis Moment des Jahres. Ah, ich habe ihn gefunden. Den Lochis bei Sturm der Liebe. Alle Ausschnitte auf YouTube. Das, oh, das ist ja auch passiert, genau. Das war mein persönlicher Lochis-Moment. Mein Lochis-Moment. Nee, wie gesagt, das war dein Lochis-Moment. Mein Lochis-Moment war, also für mich war der Lochis-Moment einfach auch vor allem die zu gebührende Vergangenheit der Lochis. Ich habe mir jetzt dieses Jahr nochmal die ganzen älteren Songs von den Lochis angehört, so wie den zu Fußball-WM oder so. Ich weiß nicht, die sie noch selbst geschrieben haben. Ja, ja, mit diesen wunderschönen Retro-Keyboards und so. Das habe ich ja mal remixed als Dubstep-Remix. Bin so froh, ist das nicht mal on. Nee, das finde ich nicht okay. Das ist schon in der pursten Form perfekt. Da sollte man nicht remixen. Ich meine, kannst ja auch nicht einfach anfangen, irgendwas von Vespertine zu remixen. Warte mal kurz, ich muss die gerade mal finden. Warte mal. Lochis, mach es jetzt. Ich glaube, das ist mein Summer-Hit des Jahres. Vor allem mit dem schönsten Greenscreen des Jahrtausends, wenn man sich das nochmal angucken will. Und Keyboard-Samples, ohne Witz, ich würde für eine Library davon Hunderte bezahlen. Geil, wow, okay, shit, das ist wirklich... Wow, ich habe nur die ersten... Du merkst richtig, dass da keine... Nur die ersten 5 Sekunden. Nee, du merkst halt richtig, wie auch keine Syncopation... Syncopation, was erzähl ich da? Also wie es nicht quantisiert ist oder so, sondern da einfach noch natürlich eingespielt wird, weißt du? Deswegen treffen die auch nichts. Aber Wow, das ist wirklich... Das ist noch so handmade. Ich meine, mein Kram, den ich damals in deren ihrem Alter gemacht hatte, ist jetzt auf Musik dafür deine Nachbarn gelandet. Den fand ich aber besser persönlich, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber Musikproduzent Roman Lochmann, nicht schlecht. Ja, schon auch selbst gemacht. Immerhin, also das respektiere ich dann noch ein kleines bisschen. Auch wenn es halt diese Keyboard-Sounds, die tun halt schon ein bisschen weh irgendwie. Ja, aber wir kommen ja alle von irgendwo und das war in den 90ern. Ja, klar, irgendwann fängt man an. Started from the bottom, now we're here. Ja, genau, die Lochis, als sie in den 90ern erfolgreich waren, heute guckt man da natürlich, ne, aber. Das Video sieht echt nach 90er aus, ein bisschen. Schlechter. Du meinst nach 99 Euro Budget? Question. Hat, ich muss das einfach mal fragen, weil ich werde wahrscheinlich nächstes Mal auch nicht wirklich darüber reden können. Deswegen hat eigentlich irgendjemand irgendeins von den King Gizzard Alben dieses Jahr gehört? 2. Gebe ich offen zu. Ich habe Flying Microtonal Banana gehört und ich habe Sketches of Brunswick East habe ich gehört. Ja, das ist doch auch von diesem Jahr. Ach, du meinst von... Ja, ist doch schon mal... Es ist 2018. Nee, jetzt, also nein, nicht von 2018. Da haben sie ja auch gerade erst 3, 4 Alben veröffentlicht oder so, aber, nee, aber es trotzdem. Ist wann? Gestern oder heute? Na, tatsächlich am 31. Dezember wurde ihr letztes Album veröffentlicht, aber naja. Ist mir zu alt. Ist mir zu neue Sachen an. Ist nicht mehr. Der Scheiß von gestern, Mann. Nee, der ist super. Ja, was interessiert mich das? Ist gar nicht, gestern, ist halt ja. Nicht mehr aktuell, ne, natürlich. Ja, nee. Dieses Jahr war gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wie ich das entscheiden soll. War dieses Jahr gut für Musik oder nicht? Naja, Future haben sich gar nicht gemeldet, aber Dancer. Ja, Dancer hat released, ja. Ja, Dancer. Weiß ich nicht. Übrigens eine verdammt gute Platte geworden. Ich wollte mal die Frage stellen, nämlich mal for real. Warum hat er eigentlich den Track, der am ehesten nach Single schreit, nicht als Single veröffentlicht? welchen denn? Ja, welcher wohl? Natürlich Endorphins, weil Endorphin. Er Vocals hat. Der ist ja, doch am Single. Ja, auf jeden Fall. Warum wurde er nicht als Single veröffentlicht? Behind hatte keine Zeit. Verstehe ich nicht. Nee, war das, ja, das war, Gag? Der hat bei Ultralativ hat er gemeint, dass er irgendwie, dass er schon ewig Musikvideos machen wollte und dann hätte er, ja. Er würde schon, ich krieg den Podcast nicht mehr zusammen. Ultralativ irgendwann im Sommer in der zweiten Staffel, glaube ich. Verstehe aber ich nicht. Hat er weißt da, du das? Also, er hat, hat geplaudert. Ja, ja, die wollten das machen, aber. Aber haben sie nicht dann. Ist doch nicht zustande gekommen, aus Zeitgründen oder was auch immer. Ah, ja, okay. Ich weiß auch nicht genau, aber. Also, ich meine, ich meine damit nicht, dass es der beste Track auf dem Album ist, der allerbeste oder so, aber ich glaube, er hätte sich halt einfach am. Also, das ist, denke ich, rational erklärbar, dass der wahrscheinlich seinem ehesten eignet. Aber na egal, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall. Es geht ja nicht, es geht hier nicht um Future, es geht hier ja um uns. Es geht darum, dass wir uns dieses Jahr mal feiern und unsere großen. André, wann kommt eigentlich dein nächstes Solo-Release? Ja, das wird jetzt natürlich immer weiter nach hinten geschoben durch verschiedene andere Releases, an denen ich jetzt beteiligt bin. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber es sind geile Songs, muss man sagen. Aua, fuck. Das würde ich samplen. So geht's mir mit meinem Zeug, dass ich Warum fragst du mich nicht, weil ich dieses Jahr veröffentliche? Immer nur an die Fame-Leute ranhängen, ne? Ist klar. Meine Güte, bist ja eklig. Ja, du bist ja noch nicht Fame. Ja, aber ich bin talentiert, okay? Aber du bist King Gizzard Lizard-Fan. Du veröffentlichst das Zeug dann, gerade wenn es dir Bock hast. Machst du auch 5 Alben dieses Jahr? Wie ist das denn bei denen, deren Management oder was auch immer muss doch ausrasten, weil die denken, Alter, ihr könnt doch nicht den ganzen Scheiß einfach die ganze Zeit raushauen. Ja, die machen das selber. Soweit ich weiß, haben die Flightless gegründet, die haben auch ihr eigenes Festival. Und der Punkt ist halt, alle einzelnen Mitglieder haben halt auch nochmal Solo-Projekte. Also The Murlocs, das ist der Keyboarder, der hat dieses Jahr zwei Alben rausgehauen. Dann haben noch irgendwie ein paar andere, The Orbits oder so, die haben irgendwie noch 6, 7 Bands, die mit denen zu tun haben. Und die haben auch alle noch so 1, 2 Alben dieses Jahr veröffentlicht. Und die machen das halt alles unter einem Label und haben dann noch, es ist eigentlich eine riesige Inzestfamilie irgendwie. Privatleben ist was für... Ja, die wollen das halt auch teilweise gar nicht mehr verkaufen. Also zum Beispiel das vorletzte Album Polygon Wonderland, das haben die halt lizenzfrei veröffentlicht. Also das kann man sich runterladen und selber verkaufen, auch wenn man will und sowas. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die verdienen auf jeden Fall genug Geld und die touren die ganze Zeit und die müssen eigentlich schon längst Burnout haben, aber hey, manche halt auch nicht irgendwie. Aber ich meine trotzdem, da kann man sich doch mal irgendwie so ein bisschen bis zu einem gewissen Punkt fast ein Vorbild dran nehmen. Ich meine natürlich so... Psychedelic Rock so ist nochmal vielleicht was anderes als diverse andere Genres irgendwie so, aber und natürlich will man natürlich nicht, also vielen wird, es wird ihnen ja oft vorgeworfen, dass sie nicht so sehr selektieren tracktechnisch irgendwie so und sagen, eher selten sagen, okay, das ist ein Track, der nicht veröffentlicht wird oder sowas, aber ich meine trotzdem, ist es nicht so, wenn eine Band es schafft, 5 eigentlich allgemein als relativ gut bezeichnete Alben im Jahr veröffentlicht, so ist es dann nicht irgendwie so ein Zeichen so für andere Bands vielleicht auch vielleicht mal, zwei pro Jahr veröffentlichen zu können. Ja, aber ich will nicht 5-mal Astonishing in einem Jahr hören. Einmal hat gereicht. Nein. Ich meine, natürlich ist es natürlich aufwendig und sowas auch noch daneben Tour oder sowas zu machen. Du meinst gute Bands. Also ich glaube, das ist gar nicht möglich. Es sei denn, also ich glaube, die haben halt einfach einen Workflow, ich glaube wirklich, dass kaum eine andere Band 5 Alben Nein, nicht 5, aber zumindest so viele machen ja alle auch. 2 Jahre oder alle 3 Jahre. Und klar, da gehört der Perfektionismus dazu. Das ist ja klar irgendwie, weiß nicht. Wenn du dir zum Beispiel Radiohead anguckst, mit ihren B-Sides, die länger als ihre richtigen Alben sind teilweise irgendwie. Aber wobei die auch dann teilweise nur 1 Jahr an dem Album arbeiten und 2 Jahre dann ihre Solo-Projekte machen oder was auch immer. Chillen. Oder halt chillen. Ja. Die arbeitsunfähigen Musiker. Ja, bei Radiohead steige ich sowieso nicht dahinter. Das klingt, teilweise klingt es so, als würden die irgendwie jahrelang an irgendeinem Track feilen. Und dann gibt es wieder diese Dinger, wo du das Gefühl hast, sie haben einfach First Takes aufeinander geworfen. Sag mal, haben wir nicht letztes Jahr schon darüber geredet, dass Radiohead sehr gut ist und dass du das einfach nicht verstehst, weil es dir an Intelligenz mangelt? Ach, du verstehst Radiohead nicht? Nein, er versteht Radiohead nicht. Darum geht's ja. Ich verstehe auch nicht, warum du die Mische von The Downward Spiral als gut bezeichnest. Das ist Nine Inch Nails. Wie kann man die Mische von The Downward Spiral nicht gut bezeichnen? Tut mir leid, ob du Nine Inch Nails magst oder nicht. Ich mag Nine Inch Nails. Aber die Mische ist immer geil. Nee, die Mische von The Downward Spiral ist genial. Die Mische von The Downward Spiral ist ein Staubsauger. Ja, was fehlt dir denn an der Mische? Was ist das muss doch so sein. Ja, das muss so sein. Das ist ein heftiger. Musst du ja das Gehör wegficken. Ja, erstens das. Zweitens, wie kannst du das nicht feiern, wie auf Piggy zum Beispiel die Drums, dann dieses total asynchrone Drum-Solo kommt, was überhaupt nicht zum Track passt und viel zu laut ist. Das hat ja mit der Mische nichts zu tun, aber ich kenne. Das ist doch die Mische, natürlich. Bei Nine Inch Nails habe ich das Problem, ich bin da reingestartet mit den Live-Sachen. Also mit der Festival-Tour 13, mit Tension, mit Lights in the Sky und Co. Und dann klingen die Studioalben für dich einfach nur noch Panne. Nee, aber weil die Studioalben einfach krass gelayert sind. Oh, das macht mich wieder so aggressiv, Leute. Das würde mir bei Future, glaube ich, anders gehen, weil bei Future hatte ich echt das. Ich war echt diesen durchaus ruhigen, durchaus konzentrierten Stil gewohnt und dann gehe ich an ein Konzert und werde erstmal 2 Stunden lang erschlagen von Bessen. Ruhiger, konzentrierter Stil. Ja. Also bei Until jetzt? Oder? Until, ja, der Rest, es hat ein paar Dinger, wo es ein bisschen ausrastet, aber Until ist eigentlich ruhiger als A Few Sides zum Beispiel. And Relevance is my hometown and loneliness is my playground. Sorry, tut mir leid. Nein, ich mochte das einfach, aber die Line, I don't know. Egal. Irrelevance is my playground, loneliness is my hometown, so war's. Sorry, das ist immer noch einer dieser Songs, wo du einfach den Sänger in Videowänden einsperren sollst, so Trent Reznor-mäßig. Das mit dem Live. Ich finde es irgendwie peinlich, dass wir so viel über Future reden. Das finde ich irgendwie peinlich. Dass es live sein, ballert. Ach, ist doch okay. Also darüber rede ich auch den ganzen Tag eigentlich nur. Ja. Aber live, dass es live so ballert, liegt, glaube ich, an Davis. Davis hat einfach so einen Einfluss reingebracht. Er ist halt ein Drummer, der die ganze Zeit drummen muss halt. So. Aber Davis ist, glaube ich, so halt Davis auch. Ganz ehrlich, Davis und Micha sind euer Live-Gerüst, weil, ganz ehrlich, das macht's auch für mich lebendiger und ich kann die E-Drums eigentlich kaum mehr hören auf den Platten. Weil es halt live wirklich, ja. Weil es halt live wirklich echt Schlagzeug hat. Gerade als Drummer, ich kann auch The 1975 nicht hören auf Platte. Das Zeug ist zwar alles gut und deren letztes Album ist für mich Album des Jahres 2016 und Pop-Blaupause der 10er Jahre, aber das ist live mit dem Echtschlagzeug trotzdem nochmal wirklich besser. Weil es halt einfach. Dann wird dir das nächste Album auf jeden Fall gefallen. Hat's Live-Schlagzeug? Spoiler. Ich will nicht zu viel sagen. Du darfst auch gar nicht zu viel sagen. Das ist dann. Nee, dann ich darf gar nichts dazu sagen. Ich schneide das raus. Also, doch, ich darf da schon was dazu sagen. Ja, dann sag was dazu. Jetzt hast du es angeteasert. Ein Album ist sehr, sehr gut. Das ist wie so, ich möchte euch was erzählen. Ach nein, ich möchte euch doch nichts erzählen. Das kannst du nicht machen, weißt ja. du? Ja, sorry. Okay, was sage ich dazu? Es ist ein Album. ich muss echt aufpassen, Boah. Weil wir wollen das alles so nach und nach halt raushauen. Es trägt den Titel Gamma und mehr darfst du noch nicht Richtig. Sagen. Aber wenn du das nächste Mal hier bist, darfst du noch mehr sagen. Ja, können wir gerne. Wir können das ja nach dem Album machen und dann einfach über das Album reden. Gamma. Okay, warte. Ich würde sagen, wir raten mal, was auf diesem Album passiert. Also Gamma, nach was klingt das für mich? Das klingt trendigem Synthpop. Warte mal, der so ein bisschen, der aber ganz viele Moog-Ups benutzt, weil Moog-Ups sind jetzt super cool. Einfach nur Moog-Ups, wo du auf einem Akkord hängen bleibst. Das machen die im Stranger Things Intro. Das hat King Gizzard auf ihrem vorletzten Album gemacht. Das machen die jetzt alle, weil das ist dann, das finden Leute aber wirklich cool. Leute mögen Moog-Ups, die langsam einfach nur hochgehen, so döde, döde, döde, döde, döde. Das ist so, wow, 80s. Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Das klingt für mich Gamma. Gamma klingt für mich. Haben nicht Muse damals sich nur für Take a Bow und Moog auf die Bühne gestellt? Keine Ahnung, ich kenne den Song nicht. Weiß ich nicht. Den musst du aber kennen, der ist gut. Ja, ich muss trotzdem. Nee, aber ja, jetzt ist mir eingefallen, was ich über Gamma sagen kann. Ich will eine Sache. Nee, ich will jetzt erstmal eine Sache fragen. Ja, kannst du Felix sagen, dass er auf Gamma nicht mehr die Claps von Low verwenden soll? Tut mir leid, bei allem Respekt, die ich für euch habe, diese Claps passen da überhaupt nicht rein. Es ist diese Claps, Nein, ich will Felix nicht so fertig machen. Auf seinem Solo-Album war seine Drums super, aber diese Claps. Ja, auf seinem Solo-Album hast du halt das Gefühl, dass er irgendwie zwischendurch noch gelernt hat, wie ein Schlagzeug funktioniert. Mogemi, beantworte meine Frage. Welche Frage? Das mit den Claps jetzt? Benutzt er noch die Claps? War das die Frage? Hat er die Claps abgelegt? Nein, die Claps. Nein, es ist noch da. Nein. Nein, die Claps haben wir nicht benutzt. Oh. Ach, ihr habt schon fertig. Wir haben immer, wenn wir Claps hatten, haben wir. Selber geklatscht. Vor einem Mikrofon. Einfach die Instrumente abgelegt. Genau. Ja gut, dann habe ich jetzt aber auch mal eine Frage. Und zwar, ist Felix die Hand abgefallen nach Journey of Damn oder stammt das Never Trust a Stranger Piano von dir? Das ist von mir. Das war... Wie überraschend. Das muss ich kurz erklären, okay? Also, Never Trust a Stranger war... Jakob und Felix und Niklas haben ein Theaterstück geschrieben für die Schule. Und dazu habe ich einen Soundtrack gemacht. Und Never Trust a Stranger war so der End-Credit-Song quasi. Und das basiert quasi auf dem Piano-Thema von dem Ding. Und damals habe ich so ein algorithmisches Klavier benutzt. Was algorithmisches Klavier? Ja, wirklich. Das war so ein Physical-Modeling-Klavier. Würde ich jetzt nicht mehr machen, auf jeden Was Fall. Was ist das? Das sind keine Samples dann, das wird dann, ist wie so ein Synth halt, der aber Ah, jetzt Klavier verstehe ist. Ich, also eigentlich, okay, jetzt ja. verstehe ich, okay. Ja, das war aber nicht so geil. Also für mich klingt es wie der M1, die durch einen scheiße eingestellten Compressor gejagt wurde, aber Ja, das kommt noch hinzu, aber das war, das war bei der Theaterstückversion nicht so, das war dann das Mastering. Wow, worauf wolltest du hinaus, was soll das jetzt mit Gamma zu tun? Ach so, genau, was ich bei Gamma sagen wollte, wir haben viel CS80 benutzt. Oh nice, warte mal, ist ja, das der, wo ich glaube? Warte mal. Nee, das ist einen echten haben wir leider nicht, der kostet ja Millionen. Naja, Millionen Euros. Eine Million. Oh, der ist süß, oh, das finde ich süß. Ja, wiegt 100 Kilo anscheinend. Oh, geil. Aber oh, das finde ich das. CS80 ist ja eine Großtat des Synthes und meine Polyphone Aftertouch und auf Toto haben den ziemlich viel benutzt. Ja, und Michael Jackson bei Billie Jean. Also warte zum mal, Gamma wird einfach 10 verschiedene Toto-Cover. Mhm. Das von Africa. Und einmal Hold the Line. Also jeder singt einmal, dann die Akustik-Version. Von Africa. Und dann so, und dann. Ich will, dass ihr dann noch eine Version von Africa draufpackt, wo ihr so ein Keyboard nehmt, so ein günstiges Einsteiger-Keyboard und dann nehmt ihr entweder eins von den Soundeffekt-Dingern oder so. Da gibt's auch teilweise diese Presets, wo so Hundesounds sind, weißt du? Ah, ja. Oder so Katzensounds. Ich möchte davon eine Afrika-Version auf Gamma haben. Sonst kaufe ich es nicht. Ja. Wir hatten echt bei einem Song. Ich kaufe es wirklich nicht dann. Bei einem Song wollten wir Katzensounds reinmachen. Aber. Wir haben es versucht und es klang so scheiße, dass wir es gelassen haben. Warum denn? Mann. Ihr kennt doch eure Fanbase. Ihr hättet das gefeiert. Bis zum geht nicht mehr. Ja, ja. Ihr könnt die Katzen verwenden, wenn ihr die Claps verwenden könnt. Das ist meine Aussage dazu. So als Internetband muss man schon was mit Katzen auch machen, ja, eigentlich. Kennst du von Anna Managuchi den Track Miau? Den Track was? Miau. Miau. Der ist super, warte mal kurz. Anna Managuchi. Ja, das ist auch eigentlich ein Sample, was den ganzen Track lang durchgedingstet wird. Und es ist, wow. Die haben damals den Soundtrack gemacht für das Scott Pilgrim-Spiel. Dadurch sind die relativ bekannt geworden. Also Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, den Film kennt man ja, weil der ist super. Von, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Typ, der dieses Jahr auch Baby Driver gemacht hat. Edgar Wright. Edgar Wright, genau. Und das ist dieser Track. Wenn man ein bisschen Force gibt, dann hörst du auch diese ganzen Miaus nur noch. Oh, das ist eine süße Band. Sorry, das habe ich euch gerade nicht gehört, weil ich Miau gehört habe. Ich glaube, es ist der Verse praktisch. So ab Sekunde 30 oder so hast du praktisch nur noch diese Miaus. Ah, Miau, Miau, Miau, Miau. Ein Track sind ist aber Katzen super, muss ich noch, sagen. Sind Katzen echt immer noch so das Ding? Keine Ahnung, aber Anna Managuchi hat leider viel zu lange kein Album mehr veröffentlicht. Egal was, ja. Ich glaube, die habe ich sogar mal live gesehen. Katzen? Nee, Anna Managuchi. Echt? Auf irgendeiner Gamescom-Party haben die gespielt. Kann gut sein. Ich meine, irgendwo müssen die ja auch auftreten. Aber da bin ich mit rausgegangen. Katzen. Da bin ich rausgegangen. Ich fand das nicht gut. Das war mir zu viel. An dem Abend haben Martin Garrix und Anna Managuchi, glaube ich, gespielt. Was haben die auf der Gamescom verloren? Was haben die miteinander das war irgend zu tun? So eine, ja, nee, Anna Managuchi gibt so ja noch Sinn, weil die ja so ein Party. Bisschen Bitpop sind, so, weißt du, so, aber. Weißt du? Ja, Martin Garrix war einfach keiner. Vor allem, ich bin nur auf die Party gegangen, weil im Jahr vorher war auf dieser selben Party haben da Justice gespielt. Und nice. Und Skrillex war auch da. Was für ein Downgrade. Auch, das ist voll ja, das Downgrade. Richtiges Downgrade. Ich war auch super enttäuscht. Justice haben ja auch ein neues Album gemacht letztes Jahr, fällt mir jetzt gerade auf. Aber das war auch geil, ja. Echt, das habe ich noch gar nicht gehört. What the fuck, warte mal kurz. Eine Sekunde, das muss ich mir gerade mal einspeichern auf Spotify. Ja, ich benutze Spotify, wenn ihr mich judgt, dann mache ich euch fertig. Kein Problem. Ich benutze Apple Music, das ist besser. Tidal. Nee, das ist... Tidal. Spaß, ich benutze auch Spotify. Es war billiger. Leute, ich bin YouTube zu MP3, Leute. Ich bin noch Next Generation, bin ich. Okay, warte mal, bevor wir das Thema durchsehen, hast du noch irgendwas zu sagen zu Gamma? Weil irgendwie hast du gerade nicht viel mehr gesagt, als dass ihr ein C80 benutzt. CS80. Und? Echte? Ja, größtenteils auf jeden Fall. Das kann sehr ich sagen. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich es eh schon rausgeplaudert. Jetzt sage ich das auch. Ja, jetzt ist es zu spät, ne? Ich piep das alles und dann wird das total lustig. Ja, genau, einfach und piepen. Und lass mich raten, Genre wird Polygenre. Ja, auf jeden Fall. Wow, mein Lieblingsgenre. So. Ich weiß nicht, also ich komme immer so blöd vor, als würde ich das gerade bashen, aber ich dachte immer, wenn ich so Polygenre höre, denke ich mir so, okay, das ist so eine Band, die einfach nicht genau weiß, was sie machen will und dann sagt sie, wir machen Polygenre, lol. Ja, aber es macht einen auf jeden Fall freier, so, was das angeht. Eigentlich ist es primär Synthpop mit ein paar Einflüssen, egal. Es ist ja ein Argument, weil all diese Sachen, die ursprünglich mal für Progressives standen, haben sich dann in ihrem eigenen Genre festgefahren. Ja, genau. Das ist ähnlich wie bei der Sexualität. Da wollen sie auch irgendwas überwinden und haben dann 150 andere 1000 Schubladen aufgemacht. Warte mal, wir können das jetzt zu so einem kleinen Interview machen. Sag mal, wie ist das eigentlich nach den Shows, wenn so die ganzen kommen Fangirls auch zu dir, Mogimi? Ja, teilweise. Okay, und machst du dann Fotos und so? Natürlich hauptsächlich zu Jakob und Felix. Ja, ich mache dann Fotos auch und sowas. Machst auch Fotos und wow. Ja. Okay, jetzt kommt eine kritische Frage. Die kritische Frage okay, des Abends. Fuck. Oh, so, die kritische Frage. Findest du, dass... Habt ihr einen Jingle dafür oder so? Nein, aber den kann er im Nachhinein einspielen, perfekt. Noch, weil er hat eh nichts anderes zu tun als zu cutten, der gute Tobi. Fick dich. Wie findest du das Verhalten der Crowd bei euren Konzerten? Wie meinst du das? Real also talk. Während dem Konzert jetzt? Ja, während dem Konzert. Also auf jeden Fall sind die immer geil drauf. Also mir ist da jetzt nichts Negatives aufgefallen. Du starrst auch den ganzen Abend in deinen Rechner. Ja, richtig. Ich muss ja auch meine Mails checken. Ja, gut, okay, auch. Stimmt. Du kannst es nicht. Ja, klar. Nee, also wirklich. So wie also, Flying Lotus. Kennst du das von Flying Lotus, wo er seine Mails checkt? Nein, ja. Ist genial. Nein, es war schade. Ich dachte, jetzt können wir dich ein bisschen aus der Affäre locken. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Auf jeden Fall. Findest du nicht, dass die Crowd-Reaction bei euch noch ein kleines bisschen ausbaufähiger ist? Die was? Also, ich sag das mal so. Ich habe die, ich habe, also ich war ja auch auf bei dem Köln, wurde halt von meiner Ex-Freundin da mitgestellt. Okay. Nein, ich find Future auch gut, aber ich. Ja, Köln war ja auch mega voll einfach auch, ne? Ja, gut, aber wir waren halt so, ich war halt noch mit einer Freundin von einem Freund da und so. Und wir sind halt ultra abgegangen, so. Und ja. Um uns rum, als wir irgendwann haben wir dann uns mal ein bisschen umgeschaut und so und haben gesehen, dass da ganz viele Leute stehen, so wie Chorknaben und Chormädchen und so mitsingen, so mit emotionslosen Ausdrücken im Gesicht. Manchmal weinen manche, aber es ist so, es ist wirklich wie im Chor und dasselbe wäre in Frankfurt noch schlimmer gewesen. Also meine Ex-Freundin ist noch nach Frankfurt. Ja. Und ich weiß es nicht, ist euch das nicht irgendwie, ich meine, natürlich habt ihr eine Crowd, die natürlich zu euch steht und sowas, aber... Eigentlich ist es geil, wenn alle mit. Findet ihr nicht, dass die manchmal vielleicht ein bisschen mehr abgehen vielleicht oder so? Na nee, samplen und verwursten. Also, ich muss ja sagen, ich bin eigentlich auch einer von den, wie man es sagen würde, schlechte Konzertgänger. Ich stehe auch eigentlich nur da und höre zu. Ich auch. Deswegen habe ich da sehr viel Verständnis für, okay. Falls andere Leute irgendwie anders Musik erleben, so. Nee, ist ja okay, dass wir das so erleben, aber ich meine, so bei manchen Tracks habe ich mich, also manche sind ja auch ziemlich dance-orientiert, dachte ich mir immer so, manche Tracks, deswegen dachte ich so, ist es doch schade, wenn, ich meine, die feiern eure Musik offensichtlich, aber wenn niemand dann so vielleicht noch tanzt oder so, weißt du? Vielleicht muss man das mehr rausschreien. Bitte tanzt mal, Leute. Bitte tanzt. Und jetzt klatschen. Aber es gibt doch, nee, aber es gibt, also, ganz ehrlich, ich stehe auch immer zu hinterst und habe die Arme verschränkt, aber das ist halt auch ja, genau, meine Art, ein Konzert zu genießen. Und wenn ich vorne stehe, dann eigentlich nur um Obst auf die Leute zu werfen. Aber dann so nach Into the Meyer habe ich gedacht, jetzt gucke ich es mir auch mal von hinten an. Ja, das ist ja okay. Das Problem, aber was ich eher damit hatte, war, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, Stuttgart. Never Trust a Stranger oder Ares and Exile. Das auf jeden Fall das mit dem sehr ungeraden Beat. Wo die armen Kinder über diesen Takt gestolpert sind. Und Jaco und Felix sich so angeschaut haben und so nach Motto, können die bitte endlich Ruhe geben? Habt ihr da nicht so eine Wannabe-Reggae-Version von gemacht oder so? Von was? Habt ihr nicht von irgendwas so eine halbe Reggae-Version gemacht? Ah, von Risen to a Flat haben wir es. Ja, genau, das wurde mir erzählt. Das wurde angeblich ziemlich gefeiert, aber ja. Das Witzige ist ja, dass Marty, also wir haben das so als Gag auf Instagram gemacht und hat Marty das halt wirklich durchgezogen und eine Reggae-Version von dem Song gemacht. Nice. Hey, das war nee, ich muss mich entschuldigen, Freunde. Ich hab den Vergleich, glaube ich, der ein bisschen unfair ist. Ich war halt davor, bevor ich auf dem Future-Konzert war, war ich halt auf dem Death Grips-Konzert. Ich weiß nicht, ob die Death Okay. Und das habe ich dann halt in Relation ein bisschen gesetzt, auch wenn das nicht okay ist, das weiß ich. Und ich weiß es nicht so. Ja, da glaub, sind ja aber auch ganz andere Leute, muss man sagen. Und irgendwie es ist. Warst du mal auf dem Death Grips-Konzert? Das sind so nette Leute, das kann man sich schon vorstellen, aber ich weiß es nicht so. Das ist halt echt teilweise fast nervig. Man geht da hin und fängt dann irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin oder so über irgendeine Band zu reden. Direkt dreht sich irgendjemand in der Schlange oder sowas um. Ach, die, wie fandest du das und das von denen und dies und das und möchtest du das und das hören? Ah, da sind die ganzen Musiknerds dann wahrscheinlich, ja. Nee, du hast das Gefühl, es hat sich das ganze 4chan-Musikboard da irgendwie vereinigt gerade irgendwie. Unironisch wirklich so. Kann ich mir gut vorstellen, so. Nee, es ist wundervoll. Also auf ein Death Grips Konzert kann man gehen. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, was du von denen hältst, aber egal. Genau, die haben dieses Jahr gar kein Album rausgebracht. Was soll das denn? Ja, was? Ist nicht okay. Ich war ja beim Mogwai auf dem Konzert vor etwa zwei, drei Monaten. Und das war auch sehr spannend. Mogwai kennt man vielleicht Post-Rock, alles naja. Instrumental. Und I know, klar. Es war sehr schön, die Leute da irgendwann so beim Rausgehen festzustellen, die singen ja gar nicht und das ist ja total langweilig und das hat ja nur Atmosphäre. Hey, warum geht man denn auf ein Mogwai-Konzert? Wenn man und das ist ja viel zu laut und überhaupt. Das verstehe ich gar nicht. Warte mal, warum gehen Leute denn auf ein Mogwai-Konzert, speziell für Mogwai, und wissen dann nicht, wer Mogwai ist? Ich meine, wenn du auf einem Festival bist vielleicht, dann checken das vielleicht ein paar Leute nicht, aber du gehst dann nicht speziell auf ein Konzert von der Band und wunderst dich dann darüber, dass sie nicht singen, weil du kennst sie doch bestimmt dann, oder? Ja, das ist merkwürdig. Ich meine, niemand geht zu Sigur Rós und sagt dann so, ja, okay, und wo ist jetzt, wo ist der Dancebeat? Warum heult der Typ die ganze Zeit so? Ja, das ist echt so. Was spricht der da überhaupt für eine Sprache, Mann? Ja, was soll das? Klingonisch, was los ist. Erkläre uns, Tobi. Was? Erkläre uns, warum die Leute enttäuscht waren, wenn sie auf ein Konzert gehen. Ich habe keine Ahnung, aber der Raum war gegen Mitte, Ende zur Hälfte leer. Hä? Und der war voll am Anfang. War das ein Gratis? Vielleicht waren sie einfach scheiße? Das kann ja auch sein. Nee, also scheiße waren sie nicht, weil am Ende war es wieder voll. Ich vielleicht glaub, waren die sie nicht, einfach hässlich. Die sind alle zur Bar gegangen oder auf Toilette und zwar alle gleichzeitig, weil sie gedacht haben, okay, gut, jetzt kommt Don't Believe the Five. Passiert eh nichts. Ja, jetzt passiert eh nichts. Das war der Song, der am allerbesten abging. sehr merkwürdig. Ich verstehe es überhaupt nicht, aber okay. Ja, das ist ein Mysterium, was noch irgendwann gelüftet werden muss. Naja, so, wo wir schon bei Konzerten sind. Hey, wo geht ihr denn dieses Jahr hin? Habt ihr schon Karten für das Nine Inch Nails Konzert? Oder interessiert euch Nine Inch Nails gar nicht so sehr? Ist mir ein bisschen zu weit. Mogimi hat's gut, er wohnt in Berlin, da ist alles vor der Haustür. Ja, die Karten sind schon verkauft, du kannst es eh knicken, aber gut. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ich will noch auf ein King Gizzard Konzert. Jetzt rede ich die ganze Zeit nur von diesen scheiß zwei Bands, klingt so, als würde ich nichts anderes hören. Das ist so... Mann, kommt, also ich weiß auch noch nicht, was ich mache. Also Haken will ich sicher gehen, aber ich weiß nicht, ob die wieder auf Tour gehen, jetzt wo sie mal Album schrauben. Das ist übrigens so ein Album, das kannst du echt weiterempfehlen. Felix hat ja mal gefragt, was er denn am Metal verpasst hätte, so die letzten 3 Jahre. Und da war echt ohne jeder scheiß zweite Kommentar war Haken Affinity. Stimmt. Ich werde ihn dazu fragen. Okay, frag ihn. Mal gucken, was er gesagt hat dazu. Also, was dieses Jahr noch kam, war Sirens Deluxe Edition von Nicholas Jar. Oh ja. Hat jemand Sirens gehört? Nein. Sirens ja. Nicht. Hab ich sogar als von Nick. Nö. Da. Oh, ich liebe es. Oh. Oh, ich weiß es auch nicht. Ich habe es erst vor kurzem entdeckt, aber allein schon The Governor oder der Übergang von Noah Three Sides of Nazareth oder sowas. Oh. Ja, stimmt, aber das kam letztes Jahr raus, oder? Das, ja, aber dieses Jahr kam die Deluxe Edition raus. Ah, stimmt, aber... Dieses Jahr kam auch die 18 Edition von den Lochis raus. Das dritte oder vierte Mal, wo das Album released wurde. Aber das dein Lochi-Moment des Jahres? Nein, mein persönlicher Lochi-Moment des Jahres war damals als... Ich muss ein bisschen ausholen. Das war damals, als wir hatten so ein Filtertool geschrieben fürs Büro, wo wir haben kurzerhand den Pornfilter genommen und haben einfach den umgeleitet auf ein Video von Drachenlord. Also das, wo Drachenlord über Sex spricht. Und dann haben wir es dieses Jahr umgebaut auf 12 Kinder singen Ich mag Milfs von den Lochis. Also Kinder, die quasi das Lied covern. Dann hat Axel hat das zusammengeschmissen und einfach diese 12 Cover übereinander gestappt und das haben wir dann verlinkt. Und am allerersten Tag, wo ich in dieses verdammte Büro komme, geht dieser Track los. Ich wäre ja überhaupt nicht dagegen, dass wir ein krasses Lochi-Remix-Album generell mal machen irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, sie haben doch Symphonic-Version veröffentlicht und so und sie haben doch bestimmt A Cappellas auch veröffentlicht, oder? Instrumentals auf jeden Fall und dann kann man ja... Aber A Cappellas, oder? Ich dachte... Schade. Also, wenn man die Instrumentals hat, kriegt man ja die A Cappellas einfach raus. Ja, ja, klar, kannst du natürlich so abdingsen mit Isotope RX oder so. Ich wollte nur mal kurz sagen, das neue Arca-Album war nicht gut. Du fandst das nicht gut? Nein, Björk. Björk, ach so. Das ist ja ein Arca-Album, einfach nur ja, mit einer anderen Sängerin. Das ist kein Arca-Album. Die Produktion ist super. Nein, die Produktion ist super. Die Produktion ist Trauer. Nein, ja, die Produktion ist genial. Bei Björk so. Dachte ich auch ein bisschen so, sie ist jetzt irgendwie in ihrem Trott gefangen oder keine Ahnung. Das war so auf jeden Fall Standard-Björk. Das war so, ich weiß es auch nicht. Nein, es ist wirklich so, es hatte natürlich ein paar tolle Tracks irgendwie. Ich weiß nicht, Saint fand ich super. Ich muss sagen, The Gate ist auch ziemlich geil irgendwie. So. Und aber alles in allem ist es so, ah, the fuck-ups of the fathers, oh, I won't let this happen to my children. Und so in einem anderen Track dann so like, warte mal, was, oh, sharing MP3s to music nerds, listening to the MP3s. Ah, ja, ja, an die Leine erinnere ich mich da. Und was gab's noch? Hold Farts for Love, das war mein Favorite. Wie kommt man auf sowas? Nein, Farts heißt es, aber sie hat das einfach so komisch ausgesprochen und weil sie muss ja jetzt, also sie hat ja jetzt, ja, sie hat ja jetzt so richtig den Fetisch, das R zu rollen, so, das hat sie damals noch nicht so krass gemacht, aber sie macht das, seit Vulnicora ist sie so, selbst wenn da gar kein R ist im Wort, so, then my body memory kicks in, wow, au, au, nee, ich muss zugeben, ich, ja, das letzte Björk-Album. Wundervoll epochale Stilwirkungen in urinierenden Raufasertapeten. Majestätisch, artsy und pädagogisch pferdvoll. Ich wollte es lieben. Ich glaube, es war... Nein, ich glaube, ich wollte ja... Pferdvoll. Ich wollte es wirklich mögen, ganz ehrlich. Weil ich liebe Arca und ich dachte so... Weil ich finde alles, wo Arca bisher mitproduziert hat, irgendwie super. Weil Arca einfach so... Finde ich, er hat einfach so einen eigenhaften Stil, der trotzdem so super Atmosphäre und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Sachen gehört habt, die von Arca produziert wurden. Zum Beispiel das FK Twix Album, Jesus von Kanye West. Jetzt auf Kelela, ob ihr das gehört habt dieses Jahr, das Album Take Me Apart, glaube ich. Ich weiß nicht, von Kelela. So eine, auch super produziert und alles hat mir immer so gut dieses Jahr gefallen. Und ich meine, Spoiler, aber das hört sich ja so oder so keine an. Also sage ich mal, das Arca Album war für mich, ist mein Album des Jahres persönlich. Ja, auf jeden Fall. Nee, also wirklich unironisch. Es ist für mich das Album des Jahres. Nee, sehe ich genauso. Nee, also ich finde einfach nur, ich muss mal kurz darüber abdingsen. Warte mal, ich kann es nicht komplett zurückhalten. Abnerden. Es tut mir so leid. Ja, abnerden. Es ist einfach diese Mischung. Ich meine, allein schon die Produktion bei Tracks wie Saunter, wenn euch das noch was sagt irgendwie, wenn ihr das gehört habt. Oder dieser Track, wo man einfach nur 1,5 Minuten lang ausgepeitscht wird. Es ist so ein Orgasmus einfach. So. Ach, schade, dass ihr das alle nicht oft genug gehört habt und genau interessanten mit Fetisch hast du da. Nee, es ist super. Es ist. Leute, es ist. Okay, nee, ich würde das auch als das beste Album des Jahres ansehen. Okay. Aber nee, bei Björk halt, wie gesagt, es ist zu wenig Weiterentwicklung und es ist zu unkuriert. Es ist halt wirklich zu viel. So, weißt du? Finde ich persönlich ein bisschen. Und manchen Tracks, manche gehen halt 9 Minuten und dann passiert aber letztendlich doch zu wenig. Und dann kann man natürlich sagen, oh, das ist dann aber meditativ, aber dafür ist es dann irgendwie auch wieder nicht so, weiß nicht, Swans ist meditativ, die dürfen 10 Minuten lang dasselbe machen, finde ich. Aber bei Björk ist es dann so, da hast du dann das Gefühl, dass es ziemlich zusammengeschmissen ist, offen gesagt, so manchmal. Das Problem, das ich mit dem Björk-Album habe, ist einfach, es ist mir ein bisschen zu viel Arca, es ist mir ein bisschen zu wenig Björk. Nee, es kann nie genug Arca sein. Ja, ich weiß nicht, Björk ist so, ihr fehlt manchmal so ein bisschen der Sense of Direction. Das war ja schon immer bei Björk so. Björk war ja rhythmisch auch nicht blöd. Also, nein, das habe ich ja auch nie behauptet. Homogenic und Vespertine, das ist beatmäßig, finde ich, genau auf dem Level Arca. Also Vespertine ist, finde ich, eines meiner absoluten Lieblingsalben überhaupt. Das ist für mich eine 10 von 10 Vespertine. Oder Vespertine, wie auch immer man das ausspricht. Aber ich finde jeden Track auf Vespertine super. Aber, und das ist ja auch so, ich weiß auch nicht genau, was schiefgelaufen ist. Es wirkt einfach zu random, glaube ich. Naja. Bist du noch da, Mokrima? Ja, vielleicht war es auch einfach zu lang. Das war das. Ja, Vespertine geht aber auch 55 Minuten. Aber da ging Utopia mindestens. Nein, oder? Utopia ging über eine Stunde oder so. Ja, das ging, warte mal kurz, das ging 1:11, aber meine Güte, die 15 Minuten länger, das wurde schon 15 Minuten früher langweilig, fand ich persönlich ein bisschen. Also. Ja, ist so. Was ist denn euer Lieblings-Björk-Album? Homogenic. Ja, auch. Ihr seid ja so Mainstream-Wichser. Ja, super Mainstream. Wobei ich würde es kippen. Ich würde sagen, Live at Opera House. Ich lass mich nicht provozieren von dem Mainstream-Ding. Ich sag immer noch Homogenic. Ich lass mich nicht provozieren. Sicher, findest du nicht, dass Homogenic einfach nur die Vorversion von Vespertine ist? Sicher nicht? Nee, überhaupt nicht. Blödsinn. Ach, Leute. Ist es auch einfach so ein nostalgisches Ding, dass ich das einfach mehr. Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, da warst du ja schon 20 oder wie alt warst du, als Homogenic released wurde? Oh, 35. Oh, okay. Und dann ja, natürlich, das war dann wahrscheinlich das erste Album an Musik, was du jemals gehört hast, denke ich mal auch. Ja. So. Und dann hast du gedacht, okay, das ist jetzt, die ist jetzt nice. Bist du da effektiv mit elektronischer Musik groß geworden eigentlich? Ja, bist schon, du überhaupt also, groß geworden? Bin ich groß geworden, ja. Das bist du klein Frage. Geblieben? Was? Nee, ich habe früher viel Einstürze und Neubauten und Nine Inch Nails. Ah, nice, Einstürze und Neubauten. Meistens ist es morgen, meine Hände zittern. Ja. Mein Gesicht, es gehört mir nicht. Wasser! Klassiker. ich liebe den Song. Super. Ja, Bertolt Brecht erklärt, warum wir keine Mobiltelefone. Jetzt lass doch mal den armen Mann ausreden. Du hast, glaube ich, 3/4 des Podcasts bis jetzt gesagt. Ich gucke auf meinen Ausschlag hier auf dem Recorder und sehe ein Stückwerk. Ja, ist ja gut jetzt so. Naja, was wollte ich sagen? Deine Kindheit nach den Einstürzen. Ich wollte meine Kindheit beschreiben. Und ich habe eigentlich hauptsächlich Filmmusik gehört, deswegen. Weiß ich nicht, elektronisch würde ich jetzt nicht sagen. Okay, was denn so? So Ende ja, Filmmusik halt. Ja. Damals als Filmmusik noch orchestral sein durfte. Nicht mal, aber so Elliot Goldenthal habe ich sehr viel gehört. Heat zum Beispiel, der Soundtrack. Sehr elektronisch eigentlich jetzt. Vangelis. Und John Williams habe ich mich eigentlich die ganze Zeit durchgehört. Ich finde es immer spannend. Ah ja, und da kommen deine ganzen Streichereinflüsse. Aber ja, was ja? Ja. Ich finde es immer spannend, auch so ein bisschen den Background der Leute zu haben, weil das spiegelt sich ja dann auch in dem wieder, was sie machen oder eben nicht. Was ist denn dein Background, Tobi? Ja, weil, also ich komme ja vom Jazz. Also mein Vater ist studierter Jazzmusiker und der hat auch noch eine handfeste Popphobie. Also ich bin quasi bis 12, 13 bin ich quasi im Jazz-Umfeld mit ein paar wenigen. Bis 13 war dein Leben Saxophon-Solo quasi. Nee, das nicht. Also das war schon ein sehr breit gefächerter. Jazz, also Heavy Weather von Weather Report ist immer noch eines der wahrscheinlich der Alben, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich liebe das heute noch, aber das ist irgendwie so, du kippst dann halt irgendwann rüber und gehst dann zuerst mal in den extremen Metal, oder? Wobei nee, Metal ist bei mir vorbeigegangen irgendwie. Das war ja nie so extrem, aber das war halt Dream Theater, Systematic Chaos, übrigens die Platte, die ich damals Brock. Das ist ja kein eingestiegen heftiger. Bin. Na gut, also Systematic Chaos ist eigentlich schon recht heftig. Das Problem ist vielmehr, ich bin mit der schlechtesten Dream Theater Platte überhaupt eingestiegen. Und hab dann erst quasi so über das dann den ganzen Zusatzshit, dann irgendwann kam Julians Blog. Der hat mir zumindest den Hip-Hop ein bisschen näher gebracht. Sein Album, ja, sein Album. Analyse, mein Lieblingsalbum. Nee, nicht sein Album, sondern halt. Von der YouTube-Legende. Was macht der eigentlich? Analyse 2. Niemand interessiert. Das letzte, was er gepostet hat vor einem halben Jahr, war, als aber irgendwie sein Battle hat irgendwie aufgehört zu existieren. Und er hat weil er nichts gemacht hat. So ein Meme-Bild gepostet. Seither kam nichts mehr. Ist er nicht lebenslänglich im Knast? Bestimmt. Nee, habe ich auch mal irgendwas gehört, oder? Er wurde wegen Volksverhetzung auf jeden Fall verurteilt. Ja, der wurde mit der Deutschen Bahn weggefahren. Oder so ist das dann. So ungefähr ist es passiert. Ja. Ins Arbeitslager. Ja. Das ist nicht lustig. So, nee, das ist auch nicht zum Lachen. Nein, es ist einfach ernst. So, warte, jetzt bin ich mit meinem Einstieg dran. Warte mal kurz. Also mein Einstieg in Mucke, in so richtig Mucke, also ich glaube, wie viele habe ich damals irgendwie kurz, also ich habe keine Ahnung, was bei mir zu Hause lief. Ich glaube, also primär Klassik und irgendwelche komische Musik aus anderen Ländern, keine Ahnung. Also meine Mutter war Studentin damals zu der Zeit, deswegen hat die Studentenmusik gehört, so, weißt du? So Wahlgesangchor. Wahlgesangchor und sowas. Tokotronic, was? Tokotronic. Das ist gerade die Lieblingsband von einem guten Freund von mir geworden vor kurzem. Und dann bin ich irgendwann in Ambient und Post-Rock rein so ein bisschen. Also so die Klassiker, Explosions in the Sky und Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven und so ein paar Klassiker-Albums. Bisschen Ambient dann irgendwie. Dann hatte ich so eine komische Hip-Hop-Phase und dann bin ich irgendwann in Nine Inch Nails in Industrial Rock und dann ging das irgendwie so weiter. Ich weiß es auch nicht genau, keine Ahnung. Und dann hat sich's alles verwaschen. Alles hat sich verwaschen, ja. Ja, irgendwann tut sich ja dann der Horizont auch auf. Ja, ja, und dann hört man nur noch Lochis irgendwann. Ja. Und dann hat man die Lochi-Momente des Jahres und man einfach nur noch schöne Momente. Einfach schöne Momente mit den Lochis, ja. Also, weiß nicht. Oder Mashups machen oder sowas. Ich meine, was soll man noch sonst machen? Ja, ganz in Freizeit außer Lochi-Mashups und. Ja, ich meine, Original Content ist was für Leute mit zu viel Zeit. Ja, genau. Hat eigentlich jemand. Sorry, ich esse gerade Schokolade. Das neue Sun Kill Moon Album gehört? Nö. Nee, auch nicht. Schade. Ist auch nicht so spannend. Der erzählt die ganze Zeit, das Album geht 2 Stunden lang und der erzählt die ganze Zeit davon, wie er irgendwie bei Burger King oder McDonald's essen geht. Es ist super, weil er halt dafür bekannt ist, so einen Stream of Consciousness Writing Style zu haben. Also er, sorry, ich esse gerade mal die Stück Schokolade erstmal auf, warte mal. Das klingt nach einem Konzept. Bis dahin frage ich dich jetzt mal, André, hast du jetzt geupgradet auf den neuen Prophet? Nö. Es ist mittlerweile zu riskant, mit so einem Karton durch Berlin zu laufen. Ja, mittlerweile kaufe ich mir das nicht mehr. Sonst komme ich auf irgendwelche Listen. Ja, auf irgendwelche Listen. Ja, ich weiß auch nicht, also krass. Was habt ihr. Leute, was habt ihr euch denn zu Weihnachten gegönnt oder gönnen lassen? Ich habe gerade neulich eine Liste zusammen gemacht für die Steuererklärung vom nächsten Jahr, was ich da so aufs Büro nehme und nicht aufs Büro nehmen. Ich habe mir Repro 5 gekauft, tatsächlich. Kein Isotop Iris? Iris habe ich runtergeschmissen, nachdem das Ding meine CPU völlig auseinandergenommen hat. Oh Mann, ey, schade. Das ist einfach scheiße optimiert. Nein, Iris ist genial. So. Oh, nee, ja, also das Tool selbst ist okay, aber nee, das Problem bei Zweier ist halt, der Einser ist wirklich so, bei der Einser ist dieser Moderat-Sound. Kommen wir nachher auch noch dazu, Moderat, weil ihr habt ja bei Moderat im Vorprogramm gespielt, oder? Yeah. Und wie war's? War geil, auf jeden Fall. Also... Nee, eben, also Iris 1 ist der Moderat-Sound, aber Iris 2 hat das Problem, dass du halt... Nee, sorry, also wenn bei mir was im Leerlauf auf 50% hochgeht, dann ist es scheiße optimiert, sorry. Ja, aber was hast du denn dann für einen Rechner? Das denke ich nämlich auch, weil bei mir passiert das nicht. Also ich kann 5 Instanzen von Iris 2 gleichzeitig laufen lassen und also bei mir ist eigentlich noch alles flüssig dann. MacBook 2012 i7 2,9, also das stärkste 2012er Unibody mit 2 SSDs drin. Und 16 GB RAM, also daran liegt's nicht. Also das verstehe ich nicht wirklich offen gesagt. Wie viele Kerne? Aber du hast ein Windows und ich glaube, das Teil ist tatsächlich für Mac einfach nicht optimiert. Das kann natürlich sein, aber seit wann ist irgendein VST nicht für Mac optimiert, sondern für Windows? Cubase. Also, Cubase. Ja, wie ist es eigentlich mit Ableton zu arbeiten und dann für die Band auf Cubase rübergehen zu müssen? Wir haben eigentlich meist in Ableton gemacht. Ach. Und dann nur quasi die Aufnahmen in Cubase. Warum? Weil wir einfach Bock haben. Nee, Ableton. Ja, ja. Ableton hat einfach so viel Bock, um zu konvertieren, ne? Also. Nee, Ableton macht halt einfach mehr Bock, da drin zu schreiben. Also Cubase, da sitzt du dann eine halbe Stunde, wenn du einen Scheiß. Nein, ich meine, warum habt ihr überhaupt Strophe noch in Cubase recorded? Ach so, nicht in Ableton. Weil es da keine Takes gibt bei Ableton. Aha, was bedeutet das? Du recordest ja immer destruktiv. Also du recordest ja immer auf einen Take drauf. Und bei Cubase kannst du dann aufklappen und dann hast du alle Takes untereinander und dann kannst du sagen, ah, ich nehme das aus dem Take, das aus dem Take. Und das geht bei Ableton nicht. Ja, das kannst du doch eigentlich schon praktisch machen. Also du kannst es ja praktisch so machen, dass du, also du nimmst zum Beispiel eine Region, die du dann halt loopst. Ich weiß nicht, habt ihr eh schon selber ausprobiert, weil ihr arbeitet damit eh schon viel länger, aber so wie ich das mache, ist irgendwie, dass ich halt einfach durchspiele halt praktisch den Part, den ich einspielen möchte, zum Beispiel mit Gitarre oder sowas. Und wenn du dann weiterspielst, der nimmt schon alles auf. Halt nur immer den aktuellen Take, der wird dann halt nur in dieser Leiste angezeigt, aber nimmt alles auf und du kannst mit allen Takes trotzdem arbeiten und den besten raussuchen. Ja, aber man kann, wenn man das mit 16 Tracks zum Beispiel macht, dann ist es ein bisschen fiddelig einfach alles. Ja, also das ist in Logic auch viel angenehmer. Ich weiß ganz genau, wovon André redet, weil ich für sowas immer noch Logic verwende. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wovon ihr redet, aber ich habe auch nie mit Cubase gearbeitet. Also. Nee, ich jetzt auch nicht, aber es ist halt wenig, du hast halt das Lineare, ist was ganz anderes, dieses Take-basierte, als jetzt Ableton mit dem Clip-basierten und so. Ja, keine Ahnung, habt ihr bestimmt recht. Ihr seid ja Experten, ihr seid ja Berufsmusiker, Leute. Beruflich. Ja. Ja, wirklich, seid ihr ja. Ich hab ein 2-Oktaven MIDI-Keyboard. Wie geht's euch? MIDI-Controller eigentlich. Also ich habe hier 3 Stück mit 88 Tasten. Okay, ich habe auch noch mit 88 Tasten, aber das ist eigentlich nur ein E-Piano. Wozu kaufst du dir 3 MIDI-Keyboards mit 88 Tasten? Bei dem einen ging das C nicht mehr. Alle Cs oder nur eins? Ein C ging. Hä, und ging bei Mozart nicht auch ein C nicht? Was? Ist es, war das? Egal. Vergiss es. Was? Man braucht ja nicht alle 10 C. Na egal. Aber das war das C, das war genau die Lage, wo ich immer gespielt habe. Also immer nur weiße Tasten, alles nur in C-Dur. Richtig. Ich hatte mal einen Gig, wo ich eine Tastatur gestellt bekommen habe und dagegen während des Gigs ging, war so ein richtig billiges Thomann-Gerät. Mein Setup ist so gebaut, ich kann es mitnehmen und brauche einfach eine MIDI-Tastatur, die ich dann per MIDI antüte. Und da ging das F kaputt, das Mittige. Das war sehr lustig. Ich habe dann rundrum disponiert irgendwie. Einfach immer auf Fiss spielen dann. Zum Glück war das Transposen relativ einfach auf dem Gerät. Ja, dann kannst du schon so ein bisschen, ach, keine Ahnung. Was ich mir noch gekauft habe, ist eine Epiphone Songbird, also der billige Abklatsch von der Gibson Songbird. Und ja, das war mein Weihnachten 2017. Danke, Welt. danke sehr. Nee, ich habe mich wiederum nicht dazu überreden lassen, mir ein Seaboard zu kaufen. Was ist das? Ist auf dem neuen Album viel davon drauf, André? Bisschen, aber nicht so viel, weil es immer so aufwendig ist. Ein was? Einzurichten. Ja, wie heißt das Ding? Seaboard. Es ist quasi eine Art Keyboard, aber du hast so eine Gummifläche. Ah, das Ding. Ja, das kenne ich. Ja, warte mal, kann man damit dann Softsynths ansteuern oder ist es ein eigener Synth? Genau. Was für Softsynths? Sowohl als auch. Aber die billigen sind nur mit eigenen. Boah, wie viel kostet das Ding? Ja, aber es geht wieder, du hast halt den Equator, ja, billig. 99. Ey, das geht ja total. Also 999 Euro. Der hat mich verarscht gerade. Achso, ja, okay, ja, ich hab mir schon gedacht. Das ist ja nice. Es gibt auch dieses Block-System, das ist ein bisschen günstig. Ich bin jetzt gespannt drauf, was die Jungs, die damals in Lemoore gebaut haben, jetzt in Frankreich zusammenschrauben, dieses modulare Touch-Oberflächending, wo du die Oberfläche einfach wegnehmen kannst und dann eine neue draufsetzen kannst. Was? Du kannst eine neue draufsetzen? Moment, ich hab's. Ach so, hier. Ah. Ja, hier, Moment. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Das hier, ich war. Ach, du brauchst doch gar keine Hardware, Leute. Nee, das ist echt alles so. Mit Software. Das ist Controllerism. Alles mit Resampling. So. Ja. True. Das sagst du nur, weil du das dir nicht leisten kannst. Ich spiele einfach alles mit meiner Tastatur. Nein, weil Arca das auch so macht. Resampling ist cool, Leute. Total toll. Und Samples übereinanderlegen ist auch. Ja, tut mir leid, ja, ist ja gut jetzt. Alles schön. Okay. Ich lasse wieder die professionellen Musiker reden, die Geld verdienen. Das findet ihr immer lustig, wenn ich professionelle Musiker sage, ne? Ja, das ist mal nicht immer ein Wahnsinns-Gag. Weiß nicht, ich mach's jetzt mehr oder weniger hauptberuflich, also was heißt hauptberuflich, es ist halt einfach, macht einen großen Teil meines Jobs aus, Musik zu machen, Musik oder mit Musik zu tun haben, dann ja, man fühlt sich irgendwie so elitär und ist dabei so auf dem Boden geblieben, weißt du? Ja. Eigentlich könnte ich dich jetzt komplett arrogant beleidigen. Nein, könntest du nicht. André, wie ist das denn eigentlich mit den Beleidigungen? Es kamen jetzt weniger auch. Genau, stimmt. Ja, wir sind ein bisschen schwach geworden. Das Album ist ja auch noch nicht draußen. Ah. Stimmt, genau. Wir müssen ja erstmal noch ein bisschen Basis schaffen, ne? Und ich meine, das andere Album, das ist ja jetzt schon so lange her, Until, das hat ja schon jeder vergessen. Das ist ja gar nicht mehr lustig jetzt. Ja, stimmt. Also, das ist ja schon so in der Irrelevanz wieder versunken. So. Non-Fun Fact, ich hab's tatsächlich schon zum größten Teil vergessen. Also Low bleibt immer noch hängen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was Track 8 oder 9 war. Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, gut, wer kann sich denn auch Tracklistings merken? Das kann doch keine Sau. Ja. Waren vor allem 14 Tracks oder so. Also, wer soll sich das denn alles merken? Wer soll? Ich kann mir das auch nicht merken. Ja, wie hieß das Album überhaupt noch? Warte mal, Tracks, die auf dem Album waren. Warte, da war Low und Levitation und das war's eigentlich, ne? Das waren auch die einzigen guten. Das waren die Singles. Das war's. Das war das Album, oder? Da war doch sonst nichts, ja, oder? Ja. Zwei Tracks. Ja, zwei Tracks. Geloopt einfach. Der Rest Remixe. Natürlich. André Mogimi Remixe. Aber schlechte Remixe. Ja, natürlich schlechte. Apart war da noch drauf. Apart. Ja. We all go apart. We all go apart. We all go apart. Sorry. Ah. Oh. Ja, was? Ah. Waren das die Drums? Nein, das war dieser Synth, der so. Ah. Und so. So, schaut her, wir haben Analog-Synths, ja. Wow. Ja, muss man aufpassen, dass man Synths kauft, die das können. Ja, warte mal kurz, wenn wir schon beim Thema noch einmal mal wieder angekommen sind. Ich wollte eigentlich vermeiden, dass wir jetzt irgendwie zu viel über die Mucke von dir und euch reden. Ach so. Weil das ist ja alles. Ja, also bei Until muss man ja sagen, das ist ja hauptsächlich nicht von mir, also von daher. Nee, du hast nur die ganzen Streicher gemacht und du. Und bei Part-Tracks. Das halt, Album produziert natürlich halt, aber ja. Nee. Nein, das meine ich auch gar nicht. Ich rede eigentlich eher von Mokomo tatsächlich. Das musst du, glaube ich, ausblenden, Tobi, aber tatsächlich. 15 Minuten später. Also ich muss dazu auch sagen, es ist, ich habe es ja persönlich letztes Jahr auch höher gerankt als Until. Macht mir als Hörer macht es mir irgendwo durch mehr Spaß. Ist ein bisschen vielschichtiger. Until ist ein sehr gut geschlossenes, eine sehr gut geschlossene Box, aber jetzt so rein vom Visuellen oder das, was ich quasi damit anfangen kann, hat Yohei echt nochmal. Und halt Change und Underneath. Die beiden hintereinander, das ist. Ja, nee, ich fand Until besser, aber ich bin einfach der Pop-Typ. Aber ich fand's besser als A Few Sides, offen gesagt. A Few Sides hat so ein paar Tracks, die ich irgendwie gar nicht mag, ich weiß nicht. Persönlich. Aber egal, meine Güte, jetzt ist das wieder das Thema. Das Problem ist, Tobi und ich, wir haben ja noch keine richtigen musikalischen Karrieren. So, das heißt, wir können auch nicht einfach hier so sitzen und sagen, ach ja, das ist ja schön, was du da machst, aber wir machen halt noch viel Schöneres oder so. Das ist natürlich deprimierend. Und du bist jetzt halt. Und du trägst halt jetzt auch einen roten Anzug, was? Also. Na nee, ist ja nicht Everything, Everything. Na gut, dann breit ist auch. Everything, Everything trägt keine roten Anzug. Hast du das gehört dieses Jahr? Fever Dream? Nee, auch nicht. Schade. Siehst du, alles verpasst. Hast du Get to Heaven gehört von denen damals? Nee. Nicht? Okay, Bildungslücke. Ja, tatsächlich wirklich. Bildungslücke. Soll ich mir das geben? Ich speichere mir das in Spotify. Also ich denke schon auf jeden Fall, weil es hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich sogar vom Stil her ein bisschen Ähnlichkeit mit Future. Überhaupt nicht von den Vocals oder so, aber ich finde vom allgemeinen Stil so ein kleines bisschen. Ja, so ein bisschen von der Freakigkeit her hat es definitiv. Ja, es kommt eigentlich hin und es ist super. Also, Was ich eigentlich sagen wollte, das Deprimierende ist ja, ich werde wahrscheinlich meine musikalische Karriere werde ich zugunsten meiner gestalterischen begraben müssen, weil das merke ich jetzt gerade so auf dem Job. All die Leute, die bei mir reinkommen, jetzt im Studio, ich bin ja nicht mehr der Chefproduzent bei mir in der Bude, aber ich mache halt immer noch so ein bisschen die Electronics. Aber alle all die Anfragen, die mich reinkommen, war eigentlich nur so, hast du geil beleuchtet bei uns neulich im Club, Bock mit auf die Tour zu kommen? Ja, geil. Also ist auch eine Möglichkeit, meine ich, ne? Und ihr meint, scheint es doch Spaß zu machen. Ich werde mich vermutlich als Bühnengestalter selbstständig machen, nicht als Produzent. Ist vielleicht auch besser so. Oh, du gehst auch mal arbeiten, schön. Ich meine, André hat ja, glaube ich, sogar noch meine Skizzen rumliegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall alle Skizzen. Die immer noch auf meinem Tisch liegen. Hier liegen es. Ja, hier liegen sie. Ich meine, Gamma müsste jetzt durch die Decke brechen. Ich meine, King Gizzard und The Wizard Lizard Lizard. Ja, was ever. Verkaufen jetzt das Paradiso in Amsterdam doppelt aus. Also, ja. Die haben zwei Gigs hintereinander im Paradiso. Ja, müssen jetzt eigentlich auch mal die Arena Berlin spielen und das nicht am Video. Ja, nee, nächstes Jahr. Paradiso wäre gar nicht mal so schlecht, oder? Paradiso könnt ihr doch hin. Paradiso? Zumindest als Voract oder so. Paradiso in Amsterdam ist doch relativ bekannt, der Club. Ah, ja, müsste unser Booker dann hinkriegen, ne? Ja, dann kriegt er schon irgendwie hin. Ja. Ich versuche ja immer noch, meine Bude dazu zu kriegen, dass sie euch mal booken. Aber das Problem ist, meine Bude, die würdest du zwar vollkriegen mit den Leuten aus der Schweiz, die da nicht hinkommen würden, weil keinen Bock haben, nach Stuttgart zu pendeln. Aber erstens würdet ihr vermutlich den Strom rausficken. Zweitens ist es logistisch ein Riesenkrampf. Und drittens müsstest du das zuerst mal... Seid ihr einfach zu schlecht? Nee, du müsstest das zuerst... Nee, der Punkt ist, ich arbeite da in einem Konzept, wo du halt mit Musikförderung zu tun hast, oder? Das heißt, du bekommst zwei Leute rein, die dankbar drüber sind, dass sie hier plötzlich einen Techniker haben, der weiß, was eine DI-Box ist und nicht irgendwie ein Hausmeister ist, aber du hast halt irgendwie, die erfahrenen Bands haben auch so einen gewissen Förderungsauftrag. Und ich weiß ja nicht, was ich mit diesem Haufen Choleriker oder mit dieser ultrakomplexen Mucke dazu paaren will, dann den Leuten noch was mitgeben, dann die Hütte nur wegen Future voll ist, die Vorband ausgebuht wird und Der Jäger. Muss ja nicht zwangsläufig. Ist ja echt so. Nee, der Typ war cool. Also Jin wurde ja auch nicht ausgebuht, oder? Ich hab's nicht gesehen, aber... Nein, der wurde nicht ausgebuht, aber trotzdem, das ist bei uns Ewigkeiten ein Meme geblieben, dieses Der Jäger. Ja, ist super witzig. Auch ich fand den Typen cool, alles gut. Aber ja. Er ist auch super cool. Also wir haben ja jetzt nochmal mit ihm Musik gemacht. Und ich finde, auf Platte klingt er besser als live, persönlich. So, keine Ahnung. Hm. Aber egal, darum geht's ja nicht. Wir waren ja eigentlich bei Everything und welche Alben du dir anhören musst. Nämlich halt A Fever Dream von diesem Jahr oder Get to Heaven. Get to Heaven geht halt eher in die Richtung... Ja, ich habe mir jetzt Get to Heaven runtergeladen. Also, warte kurz, Fever ist halt die Frage, ob du das oder das hast, weil Fever Dream ist halt ein bisschen elektronischer. Also du hast zum Beispiel Tracks wie, A Fever Dream, der Titeltrack, was halt ein 6 Minuten langer, also du hast praktisch, es ist praktisch eine Klavierballade, die synkopiert ist praktisch über einen Dancebeat sozusagen. Es ist halt einfach viel elektronischer. Ich weiß nicht, es erinnert mich eher an euren Stil. Ich dachte, das würde irgendwie euch eher zu sagen. Get to Heaven ist halt ein extrem exzentrisches Indie-Rock-Album mit viel zu viel Layern und keine Ahnung, allem möglichen. Okay. Ich finde es persönlich besser, also so persönlich, aber ich weiß nicht, also kannst ja beide anhören, aber du bist ja ein Mann, der keine Zeit hat. Du bist ja ein Mann, der wenig Zeit hat, ich gehört. Ja, aber so Zugfahrten und sowas mache ich schon öfter. Also beides tolle Pop-Alben, die relativ tief gehen und live absolut genial. Also ich habe sie live in Amsterdam im Paradiso gesehen. Oh. Ja. Und das war also wow, wundervoll sind sie drauf. Wunderschöne Menschen. Mich hat ein 40-Jähriger angetanzt, das war mein Highlight des Abends. Ja, mit dem, das war total merkwürdig. Wir haben uns nachher noch kurz die Hand gegeben, irgendwie so. Ich weiß nicht, das war ganz komisch. Ich will darüber gar nicht reden. Die Hand gegeben steht für? Nein, ich weiß es nicht, aber der hat mich die ganze Zeit so angeguckt und ich habe dir die ganze Zeit zurückgeguckt und wir sind so voll abgegangen und danach hat er mir so die Hand gegeben, so. So, der hatte schon graue Haare und so. Ist auch egal. Vielleicht war es auch nichts Sexuelles. Vielleicht war es ja auch einfach lieb. Nein, ich glaube auch einfach, das ist einfach nur so, aber. Ja. Das ist so der Moment, wo ich wieder ein bisschen depressiv werde, weil ich halt der Mensch bin, der auf Konzerten tatsächlich... ich gehe gerne alleine auf Konzerte, mitkommen ist zwar cool, aber alleine ist auch okay, zumal ich sowieso dann wieder hinten alleine beim FOH stehe. Ich war bei T1975 und bin dann irgendwie nach den ersten 2 Songs zum FOH nach hinten gewandert, weil ich keinen Bock mehr hatte, erste Reihe, oder? Ja gut, aber bei den ganzen Teenagern ist es auch relativ heavy da, glaube ich. Ja, ein bisschen weit vorne im Pulk zu sein, also nee, aber vor allem... der Punkt ist vor allem auch, wenn ich, entweder bin ich halt Musikerpolizei oder ich arbeite. Ich bin auch niemand, der jetzt wirklich im Club in den Ausgang gehen kann und da muss ich was machen. Also entweder mache ich Musik oder ich misch ab oder mach das Licht oder whatever. Ich bin sogar so sozial untauglich, dass ich den Leuten, die mich im Club anbackern, die Nummer des schlechtesten Dönerimbisses der Stadt gebe. Echt? Ja. Du kannst dir dieses Jahr mal einen guten Vorsatz nehmen und kannst einfach mal die Nummer zum besten Döner geben. Einen guten Döner. Aber ich will halt nicht, dass dann die gute Stammdönerbude, die ja wo ich ja, halt aber am gehe, Ende dann musst du noch schließen oder so. Stell dir doch mal vor. Ja, genau. Wenn keiner mehr kommt, wenn alle nur zu den schlechten gehen. Ja. Dann gibt's so eine schlechte. Und dann irgendwann gibt's so ein riesiges Monopol an beschissene Dönerläden. Und dann ja, die kaufen dann alles auf. Müssen wir alle schlechte Döner essen. Mit richtig ekliger Cocktailsoße, ja. Das wird dann wie Starbucks, nur für Döner. Frappuccino mit Kalb, bitte. Ja, für 10 Euro. Das ist echt der Standardpreis hier. Also hier unter 10 Franken kriegst du eigentlich das keinen Döner. Das ist absolut krank, also muss ich sagen. Das ist Schweiz, 7 Franken Döner ist Abstand. Das ist auch der Punkt, warum ich Future bei uns nicht in die Bude kriege. Die Unkosten würden euch wahrscheinlich ja, auf jeden Fall. Ich hab schon gehört, unser Booker hat gesagt, man muss dafür quasi die ganzen Instrumente, die Quittungen den vorlegen. Warum? Ja, also sag mal so, die Gitarren würden jetzt am Zoll konfisziert, weil da gibt's ein neues Abkommen. Ich kann meine Klampfe auch nicht mehr über die Grenze schleppen, weil die hat irgendwie so ein Palisander-Griffbrett und dann wird die am Zoll eingesackt, wenn ich das nicht irgendwie mit doppelt und dreifach belegen kann. Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Wie lange dauert's, bis ihr die Mauer endlich baut? Also wirklich. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das liegt halt echt daran, du bist nicht in der EU und du, also die Schweiz, das Beste, was du an machen kannst, ist am Zoll zu sagen, du benutzt die Schweiz als Transitland, weil du nach Italien musst. Und da musst du belegen, warum du nicht durch Österreich fährst und dann sagst du, ja, es ist schneller hier. Die Leute da einfach scheiße. Und dann finden die raus, dass wir da ein Konzert, dann googeln sie uns und finden raus, dass wir da ein Konzert spielen. Oh, genau, und dann googeln sie euch und dann habt ihr echt kommt ihr in Knast, Scheiße. Aber wenn ihr in den Knast kommt, ist auch wieder Publicity, wisst ihr? Ja, ist wieder cool eigentlich. Ist wieder cool. Und vielleicht gewinnt ihr auch ein paar neue Fans im Gefängnis so. Vielleicht auch ein paar Leute, die ihr so dann als Bodyguards benutzen könnt, weißt du? Ja, einfach ein paar Kontakte. Falls ihr mal nach den Shows dann keine Lust auf eure ganzen Fangirls und so habt, dann könnt ihr einfach mal... Vielleicht findet ihr auch ein Double für ein paar von euch irgendwie so, weiß nicht. Über dem einen Rolling Stones Konzert, wo sie die Hells Angels einfach als Security hatten. Ja, gab ja nur vier Tote, ja. Aber ach, was soll's. Ist okay. Für so ein tolles Future-Konzert muss man ein bisschen leiden. Was bist du eigentlich für ein Konzertgänger? Inwiefern? Ja, was bist du für ein Konzertgänger? Bist du jemand, der eher so hinten steht? Bist du jemand, der vorne steht? Nee, ich bin einer, mit großen Augen, der wirklich jemand, einfach der nur dasteht, ja. Und du bist so ein Dasteher auch, okay? Ja, ich bin so ein Zuhörer einfach. Ach, so ein Zuhörer, okay. Ja, wirklich lame, ne? Nee, es ist ja ich fühle mich ein bisschen Außenseiter-esque damit gerade. Ich bin halt dieser Typ, ja, der... du bist ja free. Nein, ich werde öfters gefragt, ob ich auf irgendwas drauf bin irgendwie. Du bist 120, das ist alles. Nein, ich bin auf nichts drauf. Ich bin sehr entspannt im realen Leben. Das merkt man mir vielleicht jetzt nicht an, aber trotzdem. Und ich weiß es aber nicht, aber Konzerte sind so. So, man kommt so selten dazu, mal so richtig zur Mucke abzugehen, finde ich, und dann nutzt sich das so. Aber auf der anderen Seite, du bist ja auch eher, ihr seid ja auch eher so Leute, die öfter auf Konzerte kommen als ich, weil ich bin ja arm, ich wohne ja am Arsch der Welt. Ja gut, aber... Das muss ja nichts heißen. Ne? Naja, weiß auch nicht. So oft war ich jetzt dieses Jahr auch nicht auf Konzerten irgendwie. Das ist alles immer... Naja, außer Scheiße. Halt die ganzen, wo du live dabei warst. Aber okay, wenn man davon mal absieht, diese irrelevanten... ha, ja, das naja. Zählt wirklich nicht. Sag mal, guck mal, jetzt werde ich schon mal meinen persönlichen Vorteil daraus schließen, dass du hier bist. Sag mal, diese Abbey Road Studios in Berlin, lohnt es sich da irgendwie dieses Seminar-Ding ins Kirchen-Zwei-Jahres-Ding zu machen? What? Es gibt in Berlin diese Abbey Road Studios, ja. Und da kann man so eine Art Studium machen, aber es ist kein richtiges Studium. Also so eine Privatuni. Ja, sowas oder? In der Richtung ungefähr. Lohnt sich das? Oder weißt du das nicht? Also, ich dachte, nee, du weißt alles. Ahnung. Ja, nee, das weiß ich leider nicht. Na, schade. Ich weiß alles außer das. Ah, okay, ja, okay. Dann erzähl mir was anderes. Wovon ich dir ja abraten kann, ist die SAE, dieses Studio und Film und Studium etc. Ich habe da ja einen Produktionsdingsbums gemacht und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist zu teuer für das, was wir bekommen. Also wir hatten einen Dozenten, der hat zwei ganze Blöcke lang hat er über Ableton referiert und der hat da alles Mögliche aus dem Programm rausgeholt, aber ich habe es nicht verstanden. Und ein Kumpel hat mir dann ein halbes Jahr später erklärt, wie das mit den Clips und der Timeline funktioniert. Dann habe ich es gerafft. Das ist natürlich sehr suboptimal. Nee, aber ja, ich weiß auch nicht, bei diesen Privatunis, man bezahlt ja da mega viel Geld, um quasi zu lernen. Und das meiste Wissen ist ja eigentlich gratis im Internet. Also man macht es ja nicht, um Abschluss zu kriegen, sondern Tatsache, um zu lernen. Aber manches ist halt auch nicht möglich, denke ich mir. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, also die haben da halt zum Beispiel, ich bin da selber im Gucken und so. So ist, ich wollte eigentlich nicht, dass es jetzt auf meine Zukunft geht, aber egal, in jedem Falle, der Vorteil zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in die Richtung Tontechnik gehen willst oder sowas, ist es teilweise schwierig, sich das zu Hause beizubringen. Natürlich kannst du dir ein paar Sachen anlesen, aber dann weißt du immer noch nicht, wie du mit einzelnen Mics so vielleicht richtig umgehst. Du hast halt die Praxiserfahrung da dabei. Das ist halt, denke ich, ein großer Unterschied. Ja. Da geht es ja nicht darum zu lernen, wie Ableton funktioniert oder Musiktheorie zu lernen, das setzen die so oder so voraus, dass man sowas kann, aber also die tatsächliche Praxis irgendwie und ich denke auch irgendwie zum Einstieg, um da irgendwie irgendwo hinzukommen, ich meine, man hat ja nicht zufälligerweise immer irgendwelche Freunde, die gerade auf YouTube mit einer Band durchstarten. Was, das nennst du durchstarten, diese 3 Klicks pro Video? Naja, relativ, ich muss es mal fragen, glaubt ihr eigentlich, dass Future wirklich irgendwie so ansatzweise so viel Erfolg hätte, wärt ihr nicht auf YouTube aktiv? Das kann man so auf jeden Fall nicht sagen, aber es war auf jeden Fall das Sprungbrett. So. Also ich würde sagen, ich bin dankbar drüber, weil ich hab die drüber entdeckt, weil ich über den Webvideopreis herziehen also wollte. Also es hat uns einiges ermöglicht. So, und wahrscheinlich ist es, wäre es nicht so gekommen, wenn YouTube nicht gewesen wäre. Ich glaube, Social Media ist doch mittlerweile eigentlich das A und O der Vermarktung. Future hatten damals halt echt diesen Handmade-Ansatz. Das hat euch auch vieles echt erspart im Gegensatz zu so einer Promo-Phase wie Kolle. Naja, und ihr habt Marie Meinberg. Richtig. Ich lasse es mal unkommentiert so stehen. Egal. ich will jetzt keinen Skandal auslösen. Nö, alles gut. Nein, alles gut. Leute, okay, alles cool. Also an ihr ist wenig Skandalöses auf jeden Fall. Ich werde so viel piepen müssen im Schnitt. Nein, aber naja. Alles gut, alles gut. Eure 301 plus Freunde. Das, naja. Wundervoll und süß bei euch natürlich was, auch. Was? Immerhin haben die Freunde. Was? Hör, was? Was? Willst du meine Freunde angreifen oder was? Ey. Willst du meine Freunde beleidigen? Morddrohung. Ja. Wir müssen immer noch dieses Trinkspiel machen mit den Rap-Interviews und den Shots, wenn du Morddrohungen fällt. Genau. Nächstes Mal das Arafat-Interview. Ich bring den um. Und alle 12-Jährigen so, boah. Boah. Geil. Warum macht das Future nicht? Macht das doch mal in eurer Promophase so. Ohne Scheiß. So Interviews mit Bruce oder was? Ja, wenn der Mogimi nochmal ankommt, ey, ich schlag dem so die Fresse ein. So ein bisschen Stress untereinander irgendwie. Ja, so Fake Beefs ist eigentlich immer geil. Ja. Habt ihr den Beef zwischen Jennifer Rostock und Drangsal mitgekriegt? Nein, was ist passiert? Das war auch eins meiner Highlights dieses Jahres. Neben den Lochi-Highlights. Drangsal hat irgendeinen Podcast gemacht und dabei über Jennifer Rostock nicht abgelästert, aber halt schon so Wahrheiten gesagt. Sie kritisiert für das, was sie tut. Mal die Wahrheit gesprochen. Was hat er gesagt? Naja, dass sie sich halt nuttig auf der Bühne gibt und dass es mega lächerlich ist und dass er es auch scheiße findet, dass sie ihn nicht zum Geburtstag so eingeladen hat. Pseudopolitisch halt sich äußert, so als wäre das irgendwie relevant. Okay, das mit der Pseudopolitik könnte ich zum Teil vielleicht ein bisschen nachvollziehen, vielleicht, aber naja. Das andere ist irgendwie. Sie haben halt ein Konzert gesehen auf einem Festival zufällig und fanden es richtig grottig und haben dann darüber in dem Podcast geredet. Das ist natürlich Bullshit. Geredet. Kannst ja auch Arca vorwerfen, aber hey. Ich meine, ja, ist so, hast du mal live gesehen? Also ich habe mir den Podcast auch nicht angehört, ich habe dann nur quasi das gehört, was Jennifer Rostock gesagt hat und das ist natürlich dann irgendwie biased auch. Also ich gehe davon aus, er hat das irgendwie besser formuliert als Jennifer Rostock das formuliert hat. Nötig. Genau. Und dann hat Jennifer Rostock so eine 10 Minuten Instagram-Story darüber gemacht. Wie egal ihr das eigentlich ist, aber. Das ist mir so egal, Leute. Ich kann euch die ganze Woche sagen, wie egal mir das ist. Das ganze Jahr. So egal ist mir das, ey, ohne Scheiß. Wer hat die Muse, eine scheiß 10 Minuten Instagram-Story zu machen? Da muss man doch die ganze Zeit irgendwie rumdrücken. Wer hat die Muse, die sich anzugucken? Ja, die hatte ich schon, ja. So auf dem hatte Klo. Die nicht einen Livestream gemacht und den dann einfach irgendwie, oder war die Funktion da noch nicht aktiv? Instagram-Stories haben doch jeden Tag eine neue Funktion. Vor einer Woche oder so. Also. Na, dann hat sie wahrscheinlich einfach nur einen Livestream gespeichert oder so. Nee, das war die Instagram-Story. Es waren dann immer so Clips, weißt du? So, ach so 10 so Sekunden wie, und dann exakt. So 100 Clips hintereinander. Ja, wirklich. Wie ein Puzzle. Ohne Scheiß, sie hätte das irgendwie so machen müssen, dass sie halt, während sie das aufnimmt, keine Internet-Connection hat und die dann random hochladen, so. Ja, dann so muss man das selber komischer Reihenfolgen, weißt du? Ja. So als großes Puzzle. Ja, so du Hurensohn, ich dich, deine Mutter ficken dich, du. Nee, das wäre total lustig. Nein, einzelne Wörter. Das wäre jetzt eher deutsch. Ich muss sagen, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mal random irgendwelche wildfremden Leute, das habe ich mir auch Spaß gemacht, einfach mal zu gucken, wo es drauf hinausläuft. Ich habe mal irgendwie eine längere Story angefangen zu erzählen, irgendwie von mir, keine Ahnung, WhatsApp, und habe halt immer jedem, allen möglichen Leuten irgendwie, die ich auch gar nicht kenne teilweise, immer 10 Sekunden Audios gemacht und die dann chronologisch erzählt, diese Geschichte. In 10 bis 15 Sekunden Audios. Das war lustig. Sehr schick, mache ich hier mit dem Podcast auch. Nee, würde ich auch allgemein mal empfehlen, wenn euch kurz langweilig ist, dann macht einfach, erzählt irgendeine relativ irrelevante Story irgendwie, wo aber Teile aus dem Kontext gerissen ganz schön komisch klingen. Und dann fängt ihr einfach an, irgendwelche wildfremden Leuten davon Teile zu schicken irgendwie, mit denen ihr auch seit Jahren nichts mit... Du meinst so wie Journey of Damn? Verstehe ich nicht. Hä? Nee, ich auch nicht. Journey of Damn gar nicht gehört, egal. Das ist nicht wichtig. Brauchen wir nicht. Was? Muss man auch gar nicht. Nee, also ist ja so debütmäßig. Ach. Hä, so eigentlich ist es süß. Ich finde die Anfänge immer süß von einzelnen Musikern so, weil du merkst in der Regel, dass sie noch nicht genau wissen, was sie machen eigentlich. Und das ist bei jedem ich so. Ich finde Checkpoint Dunes auch immer noch eines der besten. Also was ja nicht heißt, dass sie nicht talentiert sind oder so, aber es ist halt oft inkohärent. Aquarius ist auch noch gut. Aquarius ist auch noch gut im Vergleich zu Affinity und Co. Ja, klar. Also trotzdem, ich weiß nicht. Und es gibt halt andere Künstler, die einzelnen, bei denen es nicht so läuft. Also zum Beispiel, sagt euch Clarence Clarity was? Nee. Schade, das beste Album 2015 ist Experimental Maximalistisch Noise Pop R&B irgendwie. Und der kam halt aus dem Nichts und hat eine Produktion drauf gehabt. Das ging gar nicht klar. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und es ist doch später mehr oder weniger rausgekommen, dass der Typ halt irgendwie schon 10, 20 andere Musikprojekte, wo er auch schon teilweise ein Album veröffentlicht hat, vorher schon überall hatte. Der hat damals eine Pop-Punk-Band sogar gehabt mit 18 und sowas. Und ich weiß es nicht, es ist irgendwie dann interessant mal zu sehen, wie so dieser ganze musikalische Weg kommt. Deswegen finde ich es eigentlich besser, wenn Künstler dann einfach mal nicht ihre ganze Vergangenheit irgendwie auslöschen, um dann ein cooleres Image abzugeben. Einfach nur, damit man die Entwicklung sieht, weißt du? So, das ist dann so ein bisschen, man hat das Gefühl, dass es schaffbarer ist. Weil wenn du einfach nur Musik von einem Musiker hörst, der veröffentlicht sein erstes Album und du denkst, ich komme in 300 Jahren nicht da dran, das ist deprimierend. Das ist bei Arca genauso deprimierend. Der hat es ja auch gemacht, der produziert ja irgendwie schon seit Ewigkeit irgendwie, aber hat seinen ganzen alten Scheiß halt gelöscht irgendwie. Und dann denkst du so, okay, damit hat er angefangen und dann hat er plötzlich Kontakt zu Kanye West gehabt. So wie, how do you even do that, weißt du? So. Sag mal, kurze Frage an Mogimi. Was glaubst du eigentlich, wie Arca wie sein Sound zustande kommt? Weil ich weiß es nur zum Teil, ich würde gerne mehr darüber wissen. Und du bist ein Experte. Ich habe leider keine Ahnung. Wild guessing. Du hörst es ja und ja. Ich glaube, er ist einfach so drauf, dass er, er ist einfach, Bock hat. Er ist einfach so drauf. Ja, wirklich. Das ist einfach so sein Ding. Ja, also ich muss jetzt eine deprimierende Wahrheit erzählen aus dem Leben mit Leuten, die ich möchte sie nicht mit dir gleichsetzen, aber die haben alle den ähnlichen Herangehensweise. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich will wissen, wie so funktioniert. Das kannst du machen, aber dann hast du halt nie eine Originalität. Nein. Die Leute kommen ins Studio und sind absolute Kopisten. Nein, der Punkt ist. Aber es geht ja dann darum, das daraus was zu machen und dann ich finde daraus eher, da seine eigene Stimme. Nein, das meine ich mich auch. Ich finde, also von Anfang an muss man sich ja, also jeder hat ja unwiderlegbare Einflüsse, selbst wenn du es selber nicht weißt. Irgendwie basiert ja die Musik, die du machst, auf der, die du schon gehört hast. Das geht ja nicht anders. Und ich denke mir, das denke ich so, wenn du jetzt ein paar Künstler hörst und du weißt zum Beispiel nicht, wie was gemacht wird, dann ist es sinnvoll, das zu verstehen, einfach nur damit du es im Repertoire hast irgendwie und vielleicht auch einen komplett anderen Kontext setzen kannst. Das heißt ja nicht, dass du jetzt plötzlich eins zu eins genau dasselbe machst, aber wenn du zum Beispiel sagst, hey, bei dem und dem Song finde ich das irgendwie, das hier total gut produziert oder das klingt total toll, wie wurde das gemacht irgendwie und dann kannst du das in deinen eigenen Kontext setzen, irgendwie vielleicht ein bisschen stark abändern natürlich oder sowas, aber ich denke, das alles häuft sich irgendwann zu einem Repertoire an und ich meine, du hörst doch bei jeder Band raus eigentlich fast, irgendwie bei jeder bekannteren Band oder sowas, wo in der Regel irgendwo die Einflüsse herkommen, das kannst du nicht komplett verstecken, das hörst du bei, du hörst bei Radiohead auf jeden Fall hin und wieder die Talking Heads Einflüsse, die kann man eigentlich nicht widerlegen, so etc. Also ja, und vor allem wenn du zwei Einflüsse mischst, kommt da ja schon was. Ja, es reicht schon, wenn du zwei Genres mischst, die noch nicht oft miteinander gemischt wurden und schon hast du irgendwie was komplett Eigensinniges irgendwie. Aber die Basis oder die Blaupause zu verstehen, finde ich, heißt nicht direkt, dass man kopiert oder so direkt. So, ich meine, letztendlich ist das. Also bei mir kam, ich weiß nicht, wie bei anderen ist, aber bei mir kommen so, ich denke, bei den meisten kommen doch die Anfänge. So, man hört irgendwas und denkt so, hey, wie macht man das? Kann ich es auch so machen irgendwie ungefähr? So. Also bei mir hat das zumindest damals so angefangen irgendwie. Ich habe Nine Inch Nails gehört, habe mir gedacht so, wow, wie kriegt man eigentlich diesen ganzen Noise-Kram hin, diesen ganzen Krach eigentlich? Also ich habe das damals ja überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich halt mal ein bisschen rumexperimentiert, wie man das alles irgendwie hinkriegt. Und da bin ich halt irgendwie dann in Produktion ein bisschen reingekommen bis zu einem gewissen Punkt. So, und ja. Das würde ich dann gar nicht so verteufeln oder so und sagen, oh, hör nie wieder Musik und dann versuch irgendwie einfach komplett was. Gibt bestimmt auch so Leute, die irgendwie ohne Einflüsse oder sowas was hinkriegen, aber ich denke, das ist dann. Ja, aber das klingt dann meistens kacke. Aber was ich zu Arca sagen kann, auf jeden Fall, ich glaube, er macht alles am PC. Ich glaube, er benutzt sehr wenig irgendwie analoge Synths oder sowas. Das ist ja sowas, das ich sowieso für total überschätzt also, halte. Ja. Ich glaube, er ist so ein PC-Frickeler. Ich glaube, es ist, also so wie ich es bisher gehört habe, denke ich, es ist einfach extrem viel Sampling halt wirklich und Resampling und sowas. Und dann halt einfach, glaube ich, Envelopes, LFOs und sowas auf alles drauf, mal hundertfach, alles automaten einfach. ich denke mal. Und seine Drums, ja, das hat er gesagt, sind halt, also er macht das Grid aus und macht es dann nach Gefühl, die Drums einfach nur halt. Aber auch nicht mit Einspielen, sondern auch mit Kopieren einfach nur. Und dann kommen halt so Drums raus irgendwie. Und dann, ja, dann ist halt das Klassischste. So ein bisschen wie Burial auch einfach. Ja, Burial hat's ja auch, der hat, glaube ich, damals bei Untrue, oder ich weiß nicht, ob es heute immer noch so macht, aber der hat ja, glaube ich, ein relativ unbekanntes Programm oder so benutzt. Der hat, glaube ich, auch ja, alles hat, einfach nur so platziert. Sony irgendwas von Sony aus den 90ern. Also auf jeden Fall irgendwas, was eigentlich keiner zum Produzieren benutzt, auf jeden Fall. Und der hat, glaube ich, auch seine ganzen Drums einfach einzeln reingekopiert, ne? Soweit ich es verstanden habe. Ja, ich glaube, es war so ein Programm, wo du gar kein Grid hattest, so ein bisschen wie Audacity. Ist eigentlich auch eine geile Vorgehensweise, glaube ich, oder? Es mal so auszuprobieren. Ja, würde mich abfucken auf. Natürlich fuckt es ab, aber ich meine, leicht andere Herangehensweisen führen ja direkt schon zu einem komplett anderen Stil und Sound und so, deswegen. Ja. Also ist vielleicht gar nicht mal so scheiße. Aber das Interessante ist ja, dass er wahrscheinlich nicht damit angefangen hat, auf dem Grid was zu machen, sondern das quasi so lernen musste in diesem Programm, weil es das Einzige war, was er hatte oder sowas. Und dadurch wurde die Musik halt auch erst interessant durch seine quasi Limitierungen, die er zwangsweise hatte. Die Limitierungen sind natürlich ziemlich sinnvoll. Das würde mich jetzt auch nochmal... Das ist sowieso so. All diese Menschen in großen Studios mit vielen Sachen klingen irgendwie ziemlich langweilig. Das stimmt, ja klar, weil... Außer wir. Ja, nee, aber mit zu viel bringt's ja auch oft nicht. Ich glaube, wenn du zu viel hast... Ihr seid ja jetzt definitiv in euer eigenes Studio umgezogen, oder? Also das ja. Felix Bastelbude ist raus, oder? Nee, sein Zimmer ist jetzt leer. Wohnt er noch bei euch? Ich kann mir gut vorstellen, wenn man so verdammt viel Equipment hat und so, dass man aufhört. Also erstens würde mir, glaube ich, viel Inspiration fehlen, vielleicht, so komisch es klingt irgendwie, wenn man sich nicht ein bisschen limitiert irgendwie. Und außerdem, ich glaube, man verfällt sehr schnell in Muster, glaube ich, irgendwie zu sagen, okay, ich benutze hier bei dem Synth jetzt irgendwie hier das, irgendwie das klingt schon gut, weil man weiß, dass es gut klingt. Dann benutze ich hier das und hier das, da ist halt keine Herausforderung und dementsprechend glaube ich, dass es schnell vielleicht etwas langweilig klingen kann. Das heißt ja nicht, dass es das muss, aber das kann es natürlich. Genau, das frage ich mich mal, wie ist eigentlich so, wie läuft bei euch eigentlich der Workflow ab? Wie entstehen bei euch Songs ungefähr? Schreibt ihr die als erstes irgendwie auf Gitarre oder fangt ihr an mit simplen Loops oder sowas? Oder wie läuft das? Also bei Felix scheint es ja einfach Loops zu sein, halt auf denen seine Songs aufbauen. Aber weiß nicht, wie läuft, es würde mich mal interessieren, wie ist eure Arbeitsweise? Ja, also es kommt drauf an. Wir haben jetzt ein paar Songs, die basieren quasi auf Gitarrenskizzen von Jakob. Hm. Ja, das ist ja ganz klar, also er setzt sich da mit der Gitarre hin und schreibt die. Ich bin auch einer, der Loops macht einfach. Und Chords schreibt, dann Drumloop macht. Also erst einen Drumloop macht, dann die Chords draufschreiben und dann Bassline und sowas. Ja, und dann gehen wir damit zusammen ins Studio quasi und produzieren es dann aus zu dritt. Habt ihr schon mal eine richtig komische Vorgehensweise beim Track gehabt, dass ihr vielleicht gesagt habt, das basiert jetzt irgendwie nur auf dem einen Sound oder dem einen Sample oder so? Ja, hatten wir auf jeden Fall auch schon. Oder dass wir sagen, wir machen jetzt so, zum Beispiel bei Mokomo hatten wir bei einem Track, wir wollten da so ein 10 Minuten Ambient-Track einfach machen, aber dann erschien uns das doch ein bisschen zu langweilig irgendwie. Keine Ahnung, das ist dann auch der eigene Einfluss, der so sagt, okay, jetzt muss wirklich was passieren, sonst schlaf ich hier ein. Und dann haben wir halt so einen Song dahinter gemacht. Aber eigentlich sollte das nur darauf basieren, dass wir den Granny... Das genau, ist wir haben, Don't Love Randomly, oder? Der basierte eigentlich nur darauf, dass wir eine Gitarre aufgenommen haben und dann in den Granulator reingejagt haben. Ja, und dann Granulizing geguckt haben, was ist da passiert. Ja. Genau, so genau, was welcher Track ist das? Warte mal kurz. Ich gehe mal. Don't Laugh Randomly. Die 5. Don't Laugh Randomly. Okay, warte, ich gehe mal kurz durch, um den Granulator rauszuhören. Ja, man hört's raus, direkt am Anfang. Boom! Also ich für meinen Teil bin ja jemand, der sich ich habe mittlerweile ein bisschen zu viel Zeug und ich schmeiß einfach, wenn ich einen Kreativanfall brauche, dann schmeiß ich einfach das Equipment um. Also schnapp mir irgendeinen Controller, den ich gerade noch nicht zur Hand hatte und baue dann da quasi so ein bisschen um. Klar, man hat auch so seine Melodieansätze etc., aber ich merke immer, ich bin dann am kreativsten, wenn ich einfach durchloopen kann und das mit einem Gerät mache, das ich nicht immer zur Verfügung habe. Hauptsetup ist auch cool, aber irgendwie so Bastelmöglichkeiten sind vielleicht immer besser. Nee, aber so bastelmäßig bin ich gar nicht drauf. Ich bin eher so der dann, ich mache mir immer einen Drumloop und dann spiele ich da drauf halt einfach mit Keyboard oder was. Der Drumloop kann ich halt auch, aber ich brauche halt meine Workflow-Abwechslung. Aber also ich habe hier jetzt neben mir das Normal-Setup stehen. Klar kann ich auch da Loop um Loop bauen oder auch Songs erarbeiten, aber ich bin da irgendwie, das hat für mich, ich weiß nicht, weil ich es zur Reproduktion benötige oder halt für Covergeschichten, aber hat für mich irgendwie so nicht so den inspirierenden Aspekt, wie zum Beispiel ein Launchpad hinknallen und eine Tastatur davor. Ich weiß nicht, ich finde es interessant, wenn man anfängt auf der Basis von irgendeiner, also das machen ja, denke ich mal, viele so, aber halt auf der Basis von irgendeiner Idee, die halt gar nicht mehr unbedingt vielleicht mit der Musik zu tun hat, sondern halt primär mit der Melodie oder mit dem, also primär mit Textur zu tun hat irgendwie. Also ich finde eigentlich den Einstieg mit Textur und Atmosphäre irgendwie am interessantesten irgendwie, dass man praktisch eine Atmosphärebasis hat oder sowas und dann darauf vielleicht noch irgendwie andere Instrumente reinhört, aber ich denke... Ja, so ein Song also haben wir auch gemacht. Ohne Atmosphäre, ich finde Atmosphäre ist echt eine der wichtigsten Sachen bei Songs. Mir ist es mal, glaube ich, aufgefallen, die Katharsis kam mir, glaube ich, bei The Downward Spiral. Wie wäre The Downward Spiral ohne die ganzen Industrial Soundeffekte praktisch, wenn du halt nur die Synths und die Gitarren und sowas hättest? Das wäre immer noch ein cooles Album, aber ihm würde halt, sage ich mal, das wäre halt langweilig irgendwie, oder? Ja, Downward Spiral ist für mich auch immer noch eines der Alben, die zeigen, was Sampling eigentlich macht. Erstens das und zweitens vor allem, dass man halt bei jedem Track fast, das fällt ziemlich gut auf, halt, dass jeder Track irgendwie noch eine extrem interessante Sache hat, die ihn irgendwie einzigartig praktisch macht. Zum Beispiel beim Titeltrack von The Downward Spiral, wo du dann praktisch dieses relativ heftige Riff hast und dann hast du das Schreien praktisch, also die ganzen lauten Instrumente werden aber, die ganzen Höhen werden komplett rausgeschnitten und es wird relativ leise gemacht und ganz laut im Vordergrund hast du praktisch dann nur diese flüsternde Stimme, sowas in der Richtung gibt es, glaube ich, auch bei einem anderen Track auf dem Album, wo du halt auch einen ziemlich explosiven Chorus an sich hast, aber dann hast du nur die Vocals extrem laut komplett auf der linken Seite. Das wirst du als scheiß Mixing bezeichnen. Ich finde, das ist das, was das interessant macht. Oder du hast den Drumloop komplett auf links gepannt und den Gitarren... Ja? Mr. Self-Destruct, Nee, ich rede gerade von... nicht Heresy, warte mal kurz, ich guck mal kurz... Big Man mit dem... Nee, den meine ich auch nicht. Oder der hat Eraser? Nein, auch nicht. Warte mal kurz. Ich muss jetzt mal kurz... Runa? Ja, genau. Genau, den meine ich vor allem vom Mixing her total... Runa, vom Mixing her total interessant. Also mit diesem interessanten Loop und so auch. Ich find's total toll. Musst du nicht endlich mal gehen, Alter? Ja, jetzt so demnächst, aber... Ja, demnächst. Lass uns einfach einen Abschluss finden. Ja gut, ganz kurz zumindest, was ich dazu sagen wollte, also damit ich jetzt zumindest mich zumindest noch fertig ausdrücken kann. Also jetzt habe ich eigentlich gerade keine Zeit, leider Musik zu machen, so viel, weil ich fürs Abitur lerne irgendwie. Ich schreibe in 10 Tagen Abitur. Oh fuck. Aber was ich noch zuletzt gemacht habe, ist halt zum Beispiel einen Track aufbauen, nur auf einem praktisch Percussion-Loop, der auf, also ich habe so, es war ja Weihnachten und es gab diese Geschenkpapierrollen, gibt's ja, und wenn die noch in Plastik verpackt sind, dann hast du ja praktisch einen riesigen Resonanzkörper und sowas. Und wenn du dann zum Beispiel oben dran schnippst, hast du praktisch einen relativ hohen Sound, aber noch so ein, also ich habe damit halt relativ viel Percussion gemacht und sowas und habe dann halt letztendlich einen Track gemacht, der erstmal nur aus 6-7 Percussion-Layern bestand und halt noch einer Kickdrum praktisch, die ich halt in extrem viel kleine Teile, also ich glaube, das heißt Microbeats oder sowas, wenn du halt sowas zerlegst und dann halt darauf noch Feedback arbeiten, ein bisschen Feedback drauf hast und das halt zusammen compressed irgendwie. Und dann nimmst du vielleicht einen relativ normalen Drumbeat oder sowas und Sidechain ist das halt. Und da hätte man dann zum Beispiel schon so das, was mir zumindest Bock macht, am Track weiterzumachen, wenn irgendwas Interessantes schon mal als Basis da ist, was ihn aufhebt. So. Ansonsten denke ich mir, wenn ich einen relativ normalen Track mache, wo irgendwie nichts Besonderes dran ist, so irgendwann zwischendrin, ja okay, und warum soll man sich das jetzt anhören irgendwie? So, in der Regel. Ich bin immer irgendwie so, ich glaube, das muss man ja auch differenzieren. Ich bin ja immer derjenige, der sich einerseits, klar, eben quasi sowas bastelt. Ich arbeite ja auch gerne so in diesem, jetzt einerseits im Rahmen dieser Live-Jam-Projekte, die ich ja mache, so diese YouTube-Videos, die sich keiner anguckt, wo ich manchmal sonntags einfach das Equipment irgendwie hinknall und irgendwas versuche rauszuholen mit ein paar wenigen Channel-Strips innerhalb von einer Stunde. Das ist die Zeitbegrenzung, die ich habe. Eine Stunde für das ganze Ding. Und das ist so, das ist, wie gesagt, da hast du eine Produktionstechnik, also, aber Melodien und Co., also so Zeug schreibe ich eigentlich, also da setze ich eigentlich nur um, was mir sowieso nachläuft. Also ich, meine Hooklines fallen mir eigentlich unter der Dusche ein, so Zeug. Ja, da muss man ja auch unterscheiden quasi zwischen Songwriting und quasi dem Arrangement, Tricks. Genau, ja. Ich muss zugeben, das Arrangement ist irgendwie mehr mein Ding. Ich bin bei Melodien noch ein bisschen unsicher, muss ich zugeben, persönlich. Ich weiß nicht, aber es liegt, denke ich, daran, dass ich jetzt noch nicht so extrem viel da gemacht habe, vielleicht irgendwie. Weiß nicht. Du, ich glaube, das ist eine Entwicklung. Auch wenn ich tatsächlich so das Gefühl habe, manche Melodien, die ich damals geschrieben habe, damals noch auf Omas MacBook mit 2006 oder so, mit der Computertastatur, da war teilweise recht, recht kreativ was da drunter. Heute ist es mehr so, heute ist es fast schon ein Mashup aus Einflüssen. Ich habe jetzt eine Melodie, die ganz gefährlich nach Deadmau5 klingt, die ich echt abwandeln musste. Ja, das passiert. Bevor sie wirklich als was Originales ich hatte zuletzt einen Track, das klang 1:1 nach so einem Nine Inch Nails Riff, weil ich glaube, der Song war auch in B. Betur, glaube ich, keine Ahnung genau. Und es war genau dieselben Disharmonien, die immer bei seinen Tremolo-Gitarren-Parts kommen. Also dieses total diese Art von Tension-Aufbau und Auflösung. Und das musste ich dann letztendlich löschen irgendwie und habe dann irgendwas anderes drüber gelegt. Aber ist ja nicht schlimm. Also im Prinzip, wenn du dann das nimmst und was Neues sagst, so währenddessen, also. Ja, gut, aber man will halt auch neuen nicht, Kontext gibt's. Man will halt auch nicht zu sehr dann letztendlich doch irgendwie klingen wie irgendwas, was man schon mal gehört hat. Man will ja trotzdem, weiß nicht. Und der Track klang halt wirklich sehr stark dann einfach nur nach so eine schlechtere Version von Nine Inch Nails halt einfach irgendwie. Weiß nicht. Du meinst so wie Stephen Wilsons neue Platte? Naja, so kann man das ja jetzt auch nicht sagen. Das klingt wie eine schlechtere Version von Nine Inch Nails. Der hat einen Song gemacht, der wirklich so ist, ich will Trent Reznor sein. Nee, also ich denke, mir hat immer, Stephen Wilson hatte ja auch schon auf dem einen The Incident Album schon einen Track, der nach einer ekelhaft peinlichen Version von... Der Title Track. Ja, ich glaube, es war wirklich The Incident, das ist so, you will get demolished. Und dann hast du so eine richtig simple Arp drunter und er ist so, na, weißt du, und du merkst so richtig so, wie er gerne so cool wäre wie Nine Inch, wie Trent Reznor. Aber er ist halt einfach immer noch dieser Chorknabe irgendwie so in meinem Kopf. Da hat er auf der zweiten CD hat er mit Bonnie the Cat nochmal so eine Nummer, die auch echt noch ein schlimmeres Rip-Off ist, leider als der Title Track. Ja, ich weiß es auch nicht. Die übersieht man nur gern, weil man sich vom gesamten Incident angepisst fühlt. Ja, The Incident war mein Einstieg und es war auch mein Ausstieg aus richtig so Stephen Wilson in general. Also ich fand Hand Cannot Erase, wie gesagt, auch super, aber ich glaube, das hat mich irgendwie echt abgeschreckt, dieses Album, weil ich hab's mir halt gekauft, irgendwie blind und hab's mir angehört und hab mir gedacht, okay, das hat irgendwie drei, vier coole Tracks, so fünf vielleicht. Ja, mein Einstieg war's eigentlich auch, aber ich hab's mir gekauft und hab mir aber gleichzeitig auch den Vorgänger zuerst gehört. Das war wahrscheinlich mein Ja, für Vorteil. Mich war der totale Seitenfick dann letztendlich The Sound of Music. Der Song geht mir so auf die Nerven, so, ja, Musik ist scheiße heute und die Leute machen Musik kaputt und ich dachte so, meine Güte, da kann ich auch genauso irgendwie zu meinem Vater oder zu meiner Oma gehen und die fragen, was ich für Musik heute hält, weißt du so. Aber das ist ja die Pointe von dem Song. Der Song ist völlig fatalistisch und dann dieses Pop-Hook. Ja, das ist doch ironisch, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe den Song, glaube ich, einfach vielleicht einfach nicht. Nee, ich fand den auch super komisch irgendwie. Was? Da habe ich es auch ausgemacht. Aber Fear of a Blank Planet finde ich halt cool, weil das ist zwar auch wieder so völlig, völlig übertriebene ADHS-Dystopie, aber es ist halt verdammt gut gemacht. Ohne Scheiß, ich mag seine Mische nicht. Ganz ehrlich. Aber ich weiß, jede zweite Progressive Rock Band, dass er alles abmischt und bei jedem produziert und sowas. Aber ich finde, das Problem bei Stephen Wilson ist einfach, er kann vielleicht super abmischen, es ist so kotzlangweilige Mische. Das ist genau das, warum du, glaube ich, nicht die Mische von Downward Spiral magst. Ich mag die Mische von Downward Spiral oder mag die Mische von The Ooze von King Cruel dieses Jahr, weil sie vielleicht nicht in Anführungszeichen perfekt ist, aber sie ist einzigartig und denke ich, mit einer einzigartigen Mische kommt ein einzigartiger Vibe natürlich, so. Das stimmt, ich bin kein Fan von Charaktermische. Das stimmt. Ich hab's eigentlich gerne halbwegs. Clean. Gut, ja, nee, ich liebe Charaktermische persönlich. Basic. Ich finde, das kann vor allem einem Album nochmal einen richtigen Kontext geben. So, wenn du eine Charaktermische durch ein Album lang durchziehst irgendwie, dann fühlt sich's oft eher wie so ein Ganzes an. Ja. Selbst wenn sie crappy ist. Was? Selbst wenn sie crappy ist. Tatsache, Nonagon Infinity, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ist ja auch purer Matsch, aber okay. Ist super der Matsch. Auf 300 BPM. Ja, ungefähr. Den ganzen, also das kennst du ja sogar. Du hast es ja live vielleicht teilweise gesehen zumindest, dieses Arte-Ding da. Ja, also, aber keine Ahnung, von welchem Album welcher das Track ist, war. Das war, nee, das ist alles der einen, also die haben ja alle Tracks. Ach, die haben das Album einfach komplett gespielt? Ja, ja. Das ist ein durchgängiges Album. Okay. Das geht ja 40 Minuten und alle Tracks hängen zusammen und es loopt halt auch. Darum geht's halt. Ah, okay. So, das ist halt. Das versuche ich auch noch zu schaffen bei dieser Art Rock-Kopfgebot, die ich da gerade schreibe. Dass ich versuche, die Warte zu. Warte mal, du kannst doch gar nicht, du kannst doch gar keine Gitarre spielen, oder? Nö, aber Gitarren programmiere ich, das überlasse ich dann den Menschen, die das können. Achso, du schreibst die praktisch die Gitarrenspuren und lässt sie dann irgendwann andere Leute einspielen. Also, ich schreibe meine Gitarrenspuren auf den Keyboards zusammen, ja, und. Sicher, dass. Ja. Wobei, wie gesagt, es ist mittlerweile sehr, sehr, sehr, sehr Synthi-lastig geworden. Geht das? Kann man einfach. Ja, nein, also wirklich, geht das? Und kann man die dann überhaupt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem Keyboard meine Gitarrenspuren schreiben würde, dann würde ich teilweise auf Sachen kommen, vielleicht, die man vielleicht fast. Die schwierig zu spielen die sind. Den Gitarristen fast umbringen. Ja, das stimmt. Ja. Also meine Kumpels hassen mich dafür, was ich denen teilweise abliefere. Aber das ist. Ich spiele die Sachen so ein, dass man sie dann überarbeiten kann. Das ist nicht ultra kompliziert. Ich sage, ich spiele das 100 Pro so, aber es ist halt mehr so eine Feeling-Sache. Und das ist auch sehr deprimierend, weil ich habe jetzt mit dem Modeling-Bundle von Applied Audio Systems habe ich jetzt so ein super Gitarren-Plugin, aber das ist halt scheiße von der Artikulation her. Das ist die Yamaha-Tröte, die ich noch habe, die ist da wesentlich angenehmer zum Einspielen. Hat einer von euch schon mal mit Mikrotuning gearbeitet? Ich meine, viele neue Synths, Soft-Synths vor allem bieten das ja an. Ja. Ich glaube sogar einige analoge, habt ihr damit mal rumprobiert? Einfach nur aus reinem Interesse. Naja, auf dem iPad sicher mal, ja. Bei Omnisphere kann man auch ganz viele verschiedene strange Skalen einstellen und sowas. Jetzt nur beim Zweier oder schon beim Einser? Schon, ich glaube, es ging schon beim Einser. Ja, ich müsste dennoch mal upgraden. Und es ist schwierig, weil die meisten Skalen irgendwie auf monophone Musik ausgelegt sind. Sagen wir es mal so. Das bedeutet. Und das bedeutet, damit irgendwie Harmonien zu schreiben und sowas, ist dann irgendwie gefährlich. Belastend. Ja, ja, und deswegen hat mich das nie so gereizt, weil es dann eigentlich alles nur auf Melodie basiert, was man also damit machen King kann. King Gizzard hat's geschafft, aber egal. Egal. Ja. Welcher Track? Ich will's hören. Ganzes Album. Die machen das alle jetzt bei ihren Alben. Die haben eins, das heißt Flying Microtonal Banana. Da sind manche halt ein bisschen, die sind halt auch sehr riff-basiert, manche Alben, manche Tracks, aber es funktioniert teilweise sogar gut. Warte mal kurz, ich guck mal, wo man das ein bisschen besser, glaube ich, merkt. Warte mal kurz, Melting vielleicht. Na, da hast du aber in der Regel halt wirklich auch eine Lead-Melodie oder sowas, in der halt da praktisch gearbeitet wird. Warte, ich muss gucken. Sleep Drifter vielleicht? Ja, es geht einfach mal durch Flying Microtonal Banana. Ah, okay, ja, ich höre, was du meinst. Also ich finde, da hat es gut funktioniert, auf Tracks wie Nuclear Fusion oder so, aber die sind das sind halt keine riesigen Layering-Dinger oder sowas in der Regel, ja. Weißt du? Und manchmal funktioniert es auch nicht, gebe ich zu. Manchmal zerbricht das Konzept ein bisschen, aber an sich haben sie es gut gemacht, aber naja, darum geht's ja jetzt nicht. Wir wollen ja nicht immer über King Gizzard und the Lizard reden. Ja, dieser Podcast ist ja eigentlich. Was soll ich denn machen? Die haben dieses Jahr 5 Alben rausgehauen, okay? Da kannst du nicht drüber reden. Also doch eigentlich wie schon. Jetzt nochmal Spoiler. Wie viele davon werden wir in den Jahrescharts bereden müssen? Aus Ferne alle. Aber aus Fairness werde ich nur eins reinpacken, glaube ich. Nee, oder du kannst. Mach doch die Top 5 einfach. Die 5 besten. Mach eine Reihenfolge, wir packen sie in die Honorable Mentions. Ich hab dieses Jahr beschlossen, wir fangen dann direkt mit den Top 7 an, weil wir uns sonst bei den Honorable Mentions anfangen reinzureden. Ja, das wird, oh meine Güte. So, dann machen wir die Top-Liste durch. Ja, das haben wir auch schon beredet und das auch schon und das auch schon und das auch schon. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Mikrotonalem arbeiten kann, wenn man vielleicht mal einen Track hat, der eher so ein Transition-Track ist. Das eignet sich, glaube ich, halt wirklich nicht für so einen komplett aufgebauten Track, aber vielleicht zumindest für so ein Intro, um noch einen eigenen Flavor reinzukriegen oder eine Bridge oder sowas? Nee, würde ich so nicht sagen. Ich würde einfach sagen, das ist eine Frage der Gewöhnung. Aber das ist wie mit krummen Taktdaten. Wenn du so aus arabischer Musik kommst oder so türkischer Hip-Hop, die haben kein Problem mit krummen Taktdaten, weil das ist in derer musikalischen Identität drin. Also, es ist ja eigentlich wie mit jedem musikalischen Element. Es muss halt gut gesetzt sein. So. Und bei Mikrotonalität ist es natürlich nochmal viel schwieriger, das irgendwie gut zu setzen, damit es funktioniert. Ja, wenn du es nicht gewöhnt bist, dann gleich dreimal nicht. Aber theoretisch kannst du das ja immer funktionieren lassen. So, ist nur immer Arbeit. Ja, musst du einfach eine Autotune draufhauen, dann passt das schon. Ja, richtig. So. Schön auf C-Dur Autotune. Alles auf C-Dur. Oh Mann, nice, warte mal, doppelte Songs. Das sollte mal jemand mit Flying Microtonal Banana machen. Also sie haben auf dem neuen Album auch Autotune drauf, also King gesagt. Aber auf den Vocals nur. Ich glaube, die haben sogar Mikrotonal. Aber mit einer mikrotonalen Skala dann. Ich glaube, das stimmt sogar wirklich. Das ist eh so eine Frage. André, kennst du diesen Channel hier? Moment. Kommt der im Chat, oder? Nee. Ach so. Ich schick dir gleich einen Channel hier, kommt gleich im Chat. Aha. Das hier. Moment. Das muss ich dir mal geben, das ist großartig. Ach da, in dem anderen Chat, okay. Du kennst es schon, aber André kennt es wahrscheinlich noch nicht. Pluffnub. Oh, genial. Nee, sag mir nichts. Pluffnub. Nee, da hast du was verpasst. Oh, du Scheiße. Okay. Oh, du hast den besten Kanal des Jahrtausends verpasst. Ah, okay. Ja, der macht so, okay. Ja. Ich erkenne das Konzept daran. Hier, Get Lucky, Melodyne Trying Too Hard, Everything Noticed See. Oder Childish Gambino, Redbone, Best Vocal Cover auf the Internet. Ja, ich hab sowas mal mit Never Gonna Give You Up gesehen, nur irgendwas war der Twist daran, dass es immer nur ein Ton war oder sowas. Ja, der hat alles schon verunstaltet. Mein also am besten finde ich, ja. Die Ultimate Party World. Nein, also mein Favorite ist, glaube ich, wie heißt es, Bohemian Rhapsody, und die Vocals sind einen halben Tonschritt runtergesetzt. So, und das ist halt genial, wenn du das irgendwie auf Feiern oder sowas anmachst und Leute fragen nach dem Song so. Und es ist halt genauso und subtil, dass die Leute das wirklich nicht auf, die merken das nicht so schnell, weißt du? Ja. Aber sie fühlen, dass irgendwas falsch ist und du siehst so die Verwirrung in den Gesichtern, aber sie können auch nicht wirklich sagen, dass es gerade wirklich passiert. So, und das ist super, weil du verwirrst alle Leute. Es dauert echt teilweise 2 bis 3 Minuten, bis die Leute sagen, sag mal, ist da irgendwas falsch oder so mit? Weil die hören es nicht direkt raus. Super. Also, das letzte ist auch groß, ist auch großartig. Warte, welches letzte? Das wird jetzt Ultimate Party Version. Ah, auch mit Africa. Ja, sehr gut. Africa. Kommt aufs Album. Und Offbeat. Also der Channel macht wirklich Spaß. Ich finde diese Harry Potter Song, den finde ich auch super. Nee, das ist absolut wunderschön. Gute Empfehlung. Das ist euer Channel der Woche, oder? Nee, das ist der Channel des Lebens. Des Lebens. Ja, ich habe echt noch keinen gefunden, der besser ist. Ah, genau. Ja, außer ich weiß, wir sind gerade bei einem anderen Thema eigentlich schon längst, aber wo sie halt eigentlich gut westliche Harmonien mit dieser Mikrotonalität verbunden haben, ist, wenn man durch den Track hier mal skippt. Ich glaube, da hört man das relativ gut raus. Es funktioniert auch manchmal nicht, aber die meiste Zeit funktioniert es ganz gut eigentlich sogar. Moment, das ist wieder in dem anderen Chat. Also okay, während sie die westlichen Harmonien noch so dabei halten, kriegen sie es halt ganz gut hin, auch diese ganzen anderen einzubauen. Moment, mein Internet... Hört ihr mich eigentlich? Ja. Okay, nee, weil mein Internet ist gerade auch irgendwie... Hast du den Link? Ja, ne? Ja, ich skipp gerade schon durch. Ah, okay, ist dann klingt dann sehr Arabian auf jeden Fall dadurch. Very, very Arabian. Very guys. Arabisch. Krass. Ja, ich habe auch letzte so eine Saz gespielt, die sind ja auch so komisch getuned. Eine Vase? Eine Saz. Was ist das nochmal genau, wenn ich sehe? So eine türkische Gitarre. Das heißt Soos. Soos. Lol, Soos. Lol. Mit Andreas Kieling. Kieling. Ich hab immer noch diese Mark Forster Veranstaltung als Klingelton. Von wem war das? Von Soßenbinder. Moment, ich poste Soßenbinder, hier rein. Der Soßenbinder. Großart. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen peinlich, aber ich gebe es jetzt hier einfach mal live im Livestream zu. Das erste Video, was ich mit einem Freund an Silvester geguckt habe, nachdem wir nach Hause gekommen sind, ist tatsächlich der Fistus von Soßenbinder. Die ganzen 30 Minuten davon. Er ist aber genial, finde ich. Also. Ja, der ist tatsächlich ziemlich gut. Ich meine, es gibt Übleres, womit du das Jahr anfangen könntest. Das Loch ist zum Beispiel. Und wenn jemand auf die Wange schlägt, halt die Fresse. Das ist genial. Wer dieses Kind von hinten nimmt, dem gehört das Reich Gottes. Ach, meine Güte. Was, das Internet. Dafür lebe ich. Für solche Videos. Ja, und ich habe währenddessen im strömenden Regen gestanden, habe die neue Snow Live-Version von Spoxbird gehört. Ich weiß immerhin nicht, was. Wer das ist. Ich finde es immer schade, wenn man so die ganzen Videos anmacht. Man begibt sich immer auf dünnes Eis, wenn man irgendwie YouTube-Hoops anmacht oder sowas bei Leuten, die das noch nicht kennen. Weil entweder denken die, okay, was zur Hölle, das ist sowas von überhaupt nicht lustig. Und du gehst immer dieses 50%-Risiko ein irgendwie. Es ist sehr deprimierend. Aber es ist auch immer ein Extrem. Entweder finden sie es extrem scheiße oder verrecken einfach. Eins von beidem. Ich weiß nicht. Ich kann die eine Seite nicht nachvollziehen, die es nicht extrem lustig findet, wenn es gut gemacht ist. Also ich weiß auch nicht. Also, das absolute Highlight, YouTube-Hoops. Gute YouTube-Hoops sind, sollten Kulturgut sein, deutsches Kultur. Ich frag mich ohne Witz, ich weiß nicht, ob einer von euch selber schon mal sowas editiert hat, aber was ich mir mal denke, so, meine Güte, was ist das? Das ist ja eine scheiß Arbeit, das tatsächlich zu machen. Ja, ich glaube schon, ja. Und dann machst du dann, um so eine halbe Stunde Video zu machen, wie du halt so den Fistus, so wie viel Arbeit muss da drin stecken, dann denkst du dir so, okay, du musst ja, um so viel Arbeit in was reinzustecken, musst du ja auch mit dem Herz dabei sein. Und dann denkst du dir so, kommst du dann an so und gehst zu deiner Familie, was machst du in deiner Freizeit? Ja, also ich... Also ich habe den Fistus geschnitten. Kennt ihr den? Ich bin Cutter. Ich bin Editor. Ohne Witz. Mediengestalter. Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien, ja. Irgendwas mit Medienbild. Was mir fehlt so im Internet, sind so richtig ernstzunehmende Interviews, so wie Musiker-Interviews, die mit Leuten YouTube-Poops machen. Ja, was denkst du dir so? Ja, da habe ich sehr lange dran gearbeitet an dem Part und weiß nicht, ich kann ihn auch emotional dann... Also ich war da ziemlich im Herz dabei an dem Tag gewesen. Ich weiß nicht, davor hat mich meine Freundin verlassen und ich wusste einfach, was jetzt genau da geschnitten werden muss. Ich wusste es einfach genau. Ja, und der andere Channel hat mein ganzes Ding genommen und bei sich hochgeladen. Ich bring den um, ich schwöre, ich bring den um. Ich weiß auch nicht, ey, es ist... Oh meine Güte. Damit Roos oder was? Die ganze kannst ja... Gut, sie sind unglaublich Mainstream geworden, also sie sind ja krass Mainstream... Der Soßenbinder hat jetzt, 50.000. Das ist schon nicht schlecht eigentlich. Oder hier zum Beispiel, Soßenbinder ist noch einer der, die es nicht geschafft haben, Mainstream zu werden. Da haben es andere besser geschafft, die meiner Meinung nach Peters Kotstube sind. Halt. Peters, ja, Peters Kotstube. Aber zum Beispiel hier bei Soßenbinder, zum Beispiel hier die ganzen mit Deadlift, die Soße, die gehen immer gut. Die Soße. Also hier der zum Beispiel hat 660.000 Views. Krass. Das ist schon nicht schlecht. Also ja, für so ein die Kram. Soße hat's gut. So ein Kram. Ja, also so ist Zeug. Ja schon sehr nischig, nennen wir es nischig. Damals war es extrem nischig gewesen, aber jetzt ist es ja echt so, der Mackie, gibt's den Mackie noch? Oh Mann, wir graben zu tief, Leute, wir graben zu tief. Das ist immerhin ein angenehmer Trend, also so schlimm ist es nicht. Sehr bequemer Trend, würde ich auch sagen. Naja, okay, Leute. Sag mal, musst du nicht eigentlich noch nach Berlin, so? Ja, jetzt, demnächst. Ja, du musst ja noch reisen, also du jetzt, musst fliegen. Sagen wir jetzt. Ja, du musst jetzt ja, dann gehen. Machen wir doch hier mal einen Punkt. Ja, der Punkt ist, wir kommen ja jetzt gerade von Musik ab. Wir sind jetzt auf YouTube-Pups. Wir müssen ja aufpassen. Ja, genau. Dass wir noch das thematisch korrekt bleiben. Thematisch, das. Ja. Muss schon. Aber das, ist doch aber das ist doch ein schöner Abschluss, ja. Alles, was mit YouTube-Pups endet, ist super. Nein, wir können uns jetzt aber trotzdem noch ganz romantisch verabschieden. Also, genau, wir verabschieden Antonio uns Mugimi, ganz. Ich wünsche dir, wünsch dir viel Glück mit deinem Album, wo du als Mitproduzent tätig warst. Schön. Das mit dem griechischen und als Writer, mit Writer. Das ist sehr wichtig, nicht nur produzieren. Ja, du hast bestimmt auch, du hast hinten bestimmt so irgendwas auf die Platte draufgeschrieben, irgendwie, keine Ahnung, ja. Ja. Dein Autogramm hast du zum Beispiel vielleicht gewritet, wenn du sie dann verschickst, die Schallplatten. Na egal. Aber wie lang wird's ungefähr? Oder ist es schon wieder zu viel? Also sind 40 so, Minuten steht so auf der Booking-Seite. Ah ja. Oh. Ja, 40 Minuten. Ach ja, das ungefähr. Ist ja gar kein Geheimnis. Ja, stimmt, das steht ja echt schon draußen. Okay, nee, Konzept oder Sammlung? Das will ich noch nicht sagen. Och, Leute. Ach, meine Güte. Hallo, das ist doch. Nee, du bist aber doch eh nur gekommen wegen der Promo, schwör. Ja, stimmt. Aber die Promo, die kann er dann machen, wenn sie ja draußen ist. Aber das mit dem. Hier so eine ob es ein Konzeptalbum ist so oder nicht, ist ja schon so was irgendwie. Substanzielles. Ja, genau, irgendwie, weil das ja auch eine Tradition ist, so ein bisschen bei Fugger. Ob's, also, wenn es ein Dings ist oder ob es eins ist. Wahrscheinlich wird es eins. Es ist eins. Nee. Ja, doch. Wer weiß. Ich weiß. Wer weiß? Es ist 40 Minuten weiß. Lang. Nein, es ist eins, natürlich. Nee, es ist keins. Egal. Was? Doch, egal. Nee, ist eins. So. Nee, ist keins. Ist eins. Ist doch egal, es interessiert auf mich keinen überhaupt Fall. Nicht. Ist gar keins. Eure dreckigen, nee, mittelmäßigen Alben, ey, ist mir auch nee, egal. Nee, ist auch eins. Ist auch zwei. Ich schwöre, das ist keins. Ich glaube, es ist gar kein Album. Es gibt gar keins. Wer weiß. Alles haben wir gesagt, dass es ein Musikalbum ist? Vielleicht ist es vielleicht ein Hörspiel. Echt so. Vielleicht ist es ein Fotoalbum. Ja, genau. Vielleicht habt ihr einfach mal eure eigene Fanfiction geschrieben und es dann vertont. Mit so musikalischen Unterbrechungen so. Nein, ihr macht es so, ihr müsst dann so ganz viel Parts reinhauen, so ein Hörspiel-like. Und dann halt so die Sachen, wo man dann erwarten würde, dass irgendwas passiert, was vielleicht etwas anstößig oder anzüglich wird, da dürft ihr dann nur Musik einblenden. Ab da kommt nur Musik, das heißt, so Jakob so ging zu Felix nach Hause. Er legte sich ins Bett, denn er war sehr... sehr, sehr erschöpft, Jako sagte, und dann kommt nur noch so ein jazziges Porno-Instrument so oder sowas. Ja, geil. Ja, Mann. Dann kommt ein Part. Das würde ich mir auf Schallplatte kaufen. Und dann fängst du an zu rappen. Das wird einfach dein Rap-Durchbruch. Ja. Ja, und mit so viel Vorfreude freuen wir uns dann auf den Podcast, wo wir hier Until in Beisein von Gamma. André und Gamma in Beisein von André und der Restband vielleicht ey, auch noch zerreißen werden. Das wäre doch ultra süß, wenn wir so eine Art, macht ihr so eine Listening-Party oder sowas? Ich finde sowas konzeptuell ziemlich nice, also allgemein gesehen. Was, eine Listening-Party? Eine Listening-Party, wenn es veröffentlicht wird. Wir haben, so, wo ihr dann Livestream startet oder so, und dann kann man das so, dann hören das alle zusammen, weißt du? Ja, in YouTube-Qualität. 32 Kilobits. Wir haben das schon mit Freunden halt gemacht, aber jetzt nicht öffentlich. Okay, oder wir machen das so, wir verpflichten dich jetzt, ist ja auch Promophase, dass ihr dann so ein, ist ja auch Promophase dann, weißt ja, du? Müsst Promophase ja, ist ja ihr könnt dann ja auch noch ein bisschen Beef raushauen zwischendrin, dass ihr so, oder macht ihr schon Track bei mit Jennifer Rostock haben wir eigentlich schon. Mit Jennifer Rostock, ja, ist sie featured, ist auch Marie Meinberg wieder dabei, egal. So, oder Mia. Boah, ihr müsst mal ein Kollega-Feature reinhauen, wow. Co-produced by Rin. Ja, Rin. Ja. Rin kann auch vorbeikommen. So, wir gehen mit dem Zahn der Zeit. Ja, bevor jetzt der Zug von André davonfährt, sage ich einfach mal Dankeschön. Dankeschön schon hier fürs Dabeisein. Ja, schön, dass ihr für mich da wart. Und, da wart. Danke, ja, dass ihr mich unterhalten habt. Und wir hören dann uns dann wieder schön random zum Gamma-Release. Yeah. Oder vorher in einer Sonderausgabe namens Ableton Fick dich, meine Projekte gehen nicht mehr auf. Da machst du irgendwas. Ja, hoffentlich nicht, glaube ich. Das wird passieren. Gab es irgendein Nein. Upgrade, wo das noch nicht passiert ist bei dem Major? Nein. Deswegen upgrade ich. Ja, also, ja. Immer, also das, die Regeln wir nicht, haben ihn jetzt nicht im konzeptuell Album dazu, wir haben ihn jetzt dazu verpflichtet, glaube ich, dass er wirklich dann, wenn das Release, wenn der Release da ist, müsste irgendwie kommen oder so. Ja, ich will auf jeden Fall auch eure Meinung dazu wissen. Ja, also danke euch beiden und nächstes Mal gibt's Jahrescharts hier und yeah. Ja. Und wenn dann ihr Adlibs braucht, dann kontaktiert mich einfach alle. Diskussion. King in the Lizard Business. In the Lizard Business. Ich mach Adlibs. Okay, dann auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt. Schickst mir noch deine Spur. Wieder Check von Einstürze Neubauen. Ah ja, die schicke ich dir später. Das, ja, ist gut. Muss ich jetzt. Hab Zeit. You can ja, okay. Find gute Reise. Me if you want Tschö. Me in the garden. Ciao. Tschüss. Wie mach ich hier irgendwas? Du drückst auf das X, auf das rote X. Wir müssen noch über dich ablästern, jetzt geh. Das ist grau. Warte. Ja, du kommst hier nicht raus. Teams, Teams, Teams. Okay, ciao. Ciao.